herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 465. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Alex. Moje. Der Herr Marvin. Hello, hello. Die Frau Patricia. Hallo. Und der Basti. Gute und Grüße. Ja, mega volle Hütte, weil wir haben uns alle natürlich hingesetzt und haben uns Zeit genommen, um über die Eintracht und alles, was da so passiert ist, zu sprechen. Natürlich starten wir ganz klassisch jetzt erstmal rein mit ein bisschen Housekeeping und sagen danke für all euren Support da draußen. Wir haben einen neuen Monat und haben gesehen, wie ihr uns unterstützt habt, und es ist einfach großartig, dass ihr hier weiterhin damit beitragt, dieses wunderbare Podcast-Projekt von Woche zu Woche stattfinden zu lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Genau. Und stattfinden zu lassen, damit wir über so wunderbare Dinge wie Wintertransferfenster sprechen können. Bei der Eintracht ist nicht wirklich viel passiert, um es mal so grob zusammenzufassen. Marvin, Basti, ihr habt gestern bei Fußball 2000 schon quasi live das Ende des Transferfensters begleiten dürfen. Jetzt mit so etwas mehr als 24 Stunden Abstand. Seid ihr zufrieden mit dem Transferfenster oder sagt ihr große Scheiße? Ach Quatsch, große Scheiße sage ich nicht, weil es ist natürlich leider so, dass wir gewissen Situationen unterworfen sind, die wir nicht verändern können, ne? Und die ja immer noch weiter treiben, weil ich will jetzt nicht anfangen zu negativ zu sein, weil ich schon wieder in Rage-Modus bin. geschrieben. Lass es raus. Aber es ist halt einfach, ich meine, klar, Deutschland ist da in gewisser Hinsicht sehr restriktiv und sorgt natürlich nicht für Wettbewerbsvorteile in Bezug auf internationalen Fußball, was natürlich auch schwieriger macht, dann dementsprechend Leute zu holen. Und die Eintracht hat natürlich durch Corona immens viel Geld verloren, und dadurch, weil sie gleichzeitig nicht andere Leute, die nicht Stammspieler sind, irgendwie veräußern konnten, auch nicht leihweise, gab es halt wenig Möglichkeiten. Und das merkst du dann halt, dass wir beispielsweise auf der einen Seite jemand wie Da Costa, den haben wir dann, der ist jetzt trotzdem weiter bei uns, ein Barkok, da wollte, wenn ich das richtig gelesen habe, Mainz überhaupt nichts dafür zahlen, dass sie ihn jetzt ein halbes Jahr früher bekommen. Und zum Gegenteil, ja, dann funktionieren solche Deals halt auch nicht. Und dann, wenn du jetzt jemand... Darf ich da gerade reingrätschen? Aber warum funktioniert das denn nicht? Also ich meine, dass er, der hat kaum Einsatzchancen. Es ist klar, dass sein Weg hier jetzt zu Ende ist. Und auch wenn ich keinen Euro dafür krieg, dann lasse ich ihn doch gehen und bin das gehaltlos. Ja, also Mainz wollte Geld kriegst, für den Barkopf wechseln. Was ist denn, wenn du kein Geld für, also wenn du, sagen wir mal, du bist Oliver Glasner und die sagen, ja gut, die Eintracht spart jetzt das und das Gehalt von Barkok, aber du kriegst dann dadurch auch keinen neuen. Dann würde ich als Oliver Glasner sagen, ja, dann behalte ich den lieber, wer weiß, ob ich den noch brauche. Aber das Ding im ist, Prinzip erstens, hast du ja, hast nein, du ja Leute, Knauf, lass, ne? stopp, aufhören. Sorry. Ich muss mal ganz klar ziehen, es ist nicht so, dass es jetzt hier um nur einen ablösefreien Wechsel ging, sondern tatsächlich hätten die Mainzer Geld von der Eintracht haben wollen für das halbe Jahr. Also das muss ich mir mal vorstellen. Ich lese hier gerade aus einem neuen Bericht, und da steht einem Bericht der Bild zufolge, steht, habe ich auf hessenschau.de gelesen, ist der Winterwechsel von Ayman Barkok von Eintracht Frankfurt zum FSV Frankfurt deshalb gescheitert, weil die Mainzer noch Geld von der Eintracht verlangten. Demnach sei man sich über einen ablösefreien Transfer Barkok sogar einig gewesen. Die Eintracht hätte aus Mainzer Sicht jedoch noch eine niedrige sechsstellige Summe an den FSV zahlen sollen, um die Differenz in Barkoks Gehalt zum Sommer auszugleichen. Daraufhin sei der Wechsel geplatzt. So, und ich glaube, Alex, spätestens da ist die Frage alle, ein bisschen geklärt. Genau. So, ich wollte nicht unterbrechen. Ich wollte nur ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ja? Okay. Ja, ja, ist gut, dass du das gesagt hast, ne, weil also so ergibt's halt auch wieder Sinn, ne. Was ich halt die ganze Zeit nicht verstanden habe, ist, lasst ihn doch einfach für kein Geld gehen, aber nicht gebt dem abnehmenden Verein einen Spieler für Umme plus Geld. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn an der Stelle. Also das ist ja totaler Käse. Das kann ich dann schon an der Stelle verstehen. Ich verstehe allerdings den Punkt von Basti auch. Wir wissen halt einfach nicht, wie die Ausfallquoten jetzt in den nächsten Wochen, Monaten von Spielern noch ist. Und wenn du dann einen zu dünn besetzten Kader hast, wird es halt einfach auch echt schwierig. Also von daher ist das natürlich auch immer eine Abwägungssache. Ja, sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Und gerade diese Dünne im Kader, die merken wir an den anderen Stellen halt auch leider jetzt schon in sehr großer und böser Hinsicht, muss man ja sagen. Und natürlich, ganz ehrlich, wir müssen mal ganz klar sagen, was wir uns irgendwie alle erhofft haben, ist, dass natürlich in der Offensive noch ein bisschen was passiert. Und Patricia, da hast du ja sogar auch drauf gehofft, ne? Ja, also ich hatte ja immer gesagt, so, ich habe nicht die allergrößten Bauchschmerzen mit dem Kader, vorausgesetzt, da fällt jetzt niemand großartig lang aus. Das kann man aber alles nicht, also das ist ja nicht planbar. Es kann halt eben passieren und da wäre es natürlich beruhigend zu wissen, hey, wir haben da noch eine Option. Plus natürlich auch ja die Variabilität, die du dadurch gewinnst und auch noch die Qualität, die du halt durch einen Zugang im Sturm bekommen würdest, würde helfen, halt auch mit den Zielen, die man ja wahrscheinlich für die Rückrunde noch hat, plus die ganzen Spiele, die da noch anstehen. Also man ist ja auch europäisch noch vertreten. Ja, natürlich hätte das geholfen, war aber scheinbar ja jetzt nicht zu realisieren. Schön zu hören, dass es dann aber für den Sommer geklappt hat. Also Kolo Muani kommt ja dann im Sommer zur Eintracht. Das ist, ja, freut mich auch, nur ja, vielleicht ein halbes Jahr zu spät in dem Sinne dann, aber wenn das halt anders nicht machbar war, ich weiß es nicht. Das ist halt immer so eine Risikoabwägung, die wahrscheinlich auch getroffen werden muss. Und wenn sich da halt nichts ergeben hat, was ja gepasst hätte, dann muss man damit jetzt leben. Aber ja, kurzum, ich hätte mir schon einen Zugang gewünscht, ja. Ja. Ready? Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, man sieht einfach generell auch bei anderen Stellen, dass dieses Transferfenster so ein bisschen anders abgelaufen ist als andere. Viele Laien mit Kaufoptionen etc. Nur so einige Vereine hauen halt irgendwie großartig noch Geld raus. Grüße nach Wolfsburg. Aber es ist halt schon irgendwie generell, glaube ich, ein sehr... Also du siehst halt sehr stark die Auswirkungen von Corona und diesen ganzen Geisterspiel-Thematiken und Unsicherheiten in diesem Transferfenster. Es ist bis auf ein paar kleine Dinger halt wirklich alles eher so in diesem lass mal Spieler verleihen, ohne jetzt großartig Geld hin und her zu schieben, gelaufen. Und ich glaube, da konnten wir uns einfach auch nicht rausnehmen. Ja. Ob uns das natürlich jetzt großartig weiterhilft, Patrizia hat es ja gerade angesprochen, es dürfen halt jetzt keine großen Spieler oder keine wichtigen Spieler ausfallen. Ich meine, die Situation haben wir ja jetzt gerade. Kamada, Muskelfaserriss im Oberschenkel. Da weiß ja jetzt auch nicht, wie lange. Ne? Da fängt es ja schon mal an. Ja, wir haben es ja auch schon auf der linken Seite gesehen. Also als jetzt Kostic ausgefallen ist, das war jetzt nicht lang, aber trotzdem, man hat ja gesehen, wie schnell es sehr, sehr, sehr eng wird. Also dann hat Lenz auch gefehlt und Hauge auch. Und dann ja, standen wir da und wussten nicht so recht, wen stellt man jetzt auf links auf? Muss man jetzt irgendwie das System umkrempeln? Und ja, das geht dann vielleicht auch für ein, zwei Spiele und kannst du noch einigermaßen kompensieren. Mhm. Aber wenn da mal was Längeres ist, jetzt zum Beispiel Hauge ist ja auch länger ausgefallen, wenn das dann noch mit ein, zwei anderen Spielern passiert, dann wird's schon eng. Und jetzt bei Kamada ist ja Muskelfaserriss, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ja, es ist auch nicht so praktisch, wenn man bedenkt, dass er halt auch eine der tragenden Rollen in dem Dreieck vorne ist mit Boré und Lindström. Ja, das trägt jetzt auch nicht dazu bei, dass man da jetzt besonders ja positiv in die Rückrunde blickt, was den Kader angeht, weil so Dinge passieren, plus dann noch diese ganze Corona-Geschichte, die einen ja auch nicht immer verschont. Das ist halt schwierig. Ja, steigst du ab Anfang März wieder in den europäischen Wettbewerb ein. Das heißt, du hast dann auch, je nachdem, wie weit wir dann da noch kommen, auch noch mehrere englische Wochen. Das heißt, du musst auch wieder mehr durchrotieren. Also wird schon, glaube ich, ein bisschen herausfordernd an der Stelle. An der einen oder anderen Stelle, wo wir halt einfach doch vielleicht weniger gut besetzt sind als jetzt auf so einer Rechtsverteidigerposition. Ja, aber es ist auch ganz ehrlich eine richtungsweisende Entscheidung. Ne? Also ja, ich meine, man muss auch mal sagen, dass du jetzt, wenn du keinen Stürmer geholt hast und Patrizia hat ja wunderbar gesagt, im Sommer sind wir gut dabei und so weiter und so fort, aber natürlich ist diese Stand-Jetzt-Situation jetzt so dementsprechend klar, dass es für mich auch deutlich ist. Ja, so, es kann nach oben was passieren, aber Basti, so den letzten unbedingten Willen lässt du damit halt dann, ich will mal nicht sagen vermissen, aber du setzt halt nicht alles auf eine Karte, oder? Ja, ihr habt mich ja gestern beim Redline Day schon ein bisschen in die Vernunft mit reingezogen, dass es wahrscheinlich halt einfach nicht darstellbar gewesen ist finanziell, weil die Eintracht da halt einen seriösen Weg verfolgt. Trotzdem habe ich ja gestern auch schon das Szenario aufgemacht, du hättest natürlich pokern können. Du hättest ein bisschen irgendwie mal investieren können, ein bisschen Geld dir vielleicht extern besorgen, um zu sagen, du leistest jetzt einen Stürmer für ein halbes Jahr, das wäre drin gewesen. Und ich glaube, wenn die Eintracht irgendwie 2,5 Millionen Euro in die Hand genommen hätte, hätte die auch einen richtig guten Abschlussstürmer bekommen und hätte die Chancen erhöht, dann irgendwie nochmal da oben rein zu preschen, wo halt auch wirklich Vereine sind, mit denen du dich trotzdem auf Strecke messen könntest, sag ich mal, mit Union und Freiburg und Köln und selbst Hoffenheim würde ich sogar noch dazu zählen, auch wenn die vielleicht einen leicht besseren Kader haben als wir. Aber die Eintracht hat es ja gezeigt, was passiert, wenn sie ins Rollen kommt. Und für die Situation, wo sie eben nicht im Rollen ist, wäre natürlich so ein Stürmer, der dir dann halt noch Spiele gewinnt, wo du vielleicht nicht unbedingt besser bist, ganz gut gewesen. Es ist jetzt aber so. Und eigentlich habe ich jetzt auch schon gestern mal Fußball 2000 gelogen, weil ich gesagt habe, jetzt rede ich nicht mehr über den Stürmer. Habe ich vergessen, dass wir das heute hier nochmal machen. Ich bleib dabei. Ich hätte einen geholt. So, ich hätte einen geholt. Kann aber die Gründe, warum das nicht passiert ist, auch verstehen. Und am Ende hat mich die Stürmerdebatte selber nur noch genervt, weil das so wie alles, was heutzutage diskutiert wird, ist entweder schwarz oder weiß. So, wenn ich sage, ja, ich will einen Stürmer, dann werde ich von einer Seite angeschrien. Ich sage, ja, aber deswegen, die anderen sagen, ja, Stürmer, ja. Es ist eine Abwägungsentscheidung gewesen. Die Eintracht hat so getroffen, ich hätte so getroffen. Es wird niemand ums Leben kommen. Es kann natürlich alles passieren und ich hätte trotzdem ruhiger geschlafen und ich hätte trotzdem, Marvin hat es gut beschrieben, ich hätte das als Zeichen gesehen und als, wie soll ich sagen, so als kleiner Anzünder zu sagen, Alter, weißt du was, lass doch einfach probieren. Wir gucken jetzt mal, ob wir Vierter oder Fünfter werden. Ja, also da stimme ich Marvin zu, das ist für mich auch eher so eine Aussage hin, so nach, okay, wir sehen das komplett als Übergangssaison an und dann eher im nächsten Jahr auf Angriff und ich bin aber auch komplett bei Basti, ich glaube, man vertut damit eine Chance, weil jetzt mal davon ausgehend, dass dieses Corona-Thema ja irgendwann im Laufe des Jahres aufhört, wird, glaube ich, die nächste Saison nicht so sein wie diese und diese Saison ist einfach genauso wie es eigentlich in der letzten Saison auch schon gewesen wäre, eine, wo du aufgrund der Umstände vermutlich mit wesentlich weniger Aufwand in diese Plätze da oben reinrutschen kannst. Das ist so ein bisschen, aber ich kann natürlich auch die Verantwortlichen auf Eintracht-Seiten verstehen, dass man vielleicht, weil man nicht weiß, wie es weitergeht, da auch jetzt nicht ein gewisses Risiko eingehen will. Also es ist, wie Basti so richtig beschrieben hat, eine Abwägungssache und man hat es halt jetzt für diese Richtung entschieden. Wahrscheinlich ist sie auch richtig, weil selbst der Stürmer garantiert dir nicht, dass du es irgendwie mehr erreichst und dann das Geld wieder reinholst. Das ist korrekt. Du weißt nicht, wann du wieder Zuschauer haben darfst, du weißt nicht, wie viel Geld im Sommermarkt drin ist, kannst dich auch nicht drauf verlassen. Ja, da kann er nicht denken, oh ja, wir werden jetzt hier schon die paar Millionen für den und den Spieler kriegen, das wissen die auch nicht. Das heißt, wir müssen so seriös, wie es geht, wirtschaften und haben das wahrscheinlich richtig entschieden in dem Fall. Nichtsdestotrotz wäre es halt trotzdem was gewesen und um einfach, wie gesagt, auch zu zeigen, hier Leute, wir haben das erkannt und das fehlt mir auch so ein bisschen so. Ich meine, die haben ja Lammers geholt, die wollten ja scheinbar irgendwas von Lammers. Die haben ja gesagt, hier Digga, kannst du das? Der hat gesagt, ja, wir haben gemerkt, nee, dann willst du ja eigentlich trotzdem das haben, was du von Lammers ursprünglich haben wolltest. So. Und für mich gibt es nur einen Grund, dass die Eintracht das nicht gemacht hat und das ist die finanzielle Situation. Und es ist maximal frustrierend, dass du halt siehst, dass die Eintracht für solche Dinge unfassbar strampeln muss, während andere sich das einfach zusammenscheißen und denen das völlig egal ist. So, liebe Grüße nach Berlin und Wolfsburg. Das ist halt einfach nervig. So, ja, ja. Weil für die Eintracht wäre es ein wichtiger Mosaikstein gewesen, den sie sich leisten kann. Und andere holen halt mal hier mal ein, mal da mal ein, gell, dann holen wir hier mal noch ein und bla bla. Und du musst halt gucken, wie du das hinbekommst. Vielleicht, und das ist der letzte Punkt, den ich der Eintracht vielleicht zuschreiben würde, vielleicht haben die halt auch einfach gedacht, gut, dass da vorne mit den dreien funktioniert so gut, wir haben keinen Bock, den jemanden vor die Nase zu setzen. Wird mit in den Überlegungen mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt haben. Aber dann kommt halt auch wieder der Punkt, den Patricia ja gerade eben schon angeführt hat, dann darf halt auch von den dreien keiner ausfallen. So. Ne? Sonst hast du da halt auch vielleicht wieder weniger Alternativen. Ich weiß, also ich bin mir sicher, das war mit Sicherheit keine Überlegung von irgendwelchen Offiziellen, aber also mein Gedanke, ich habe tatsächlich Gonzalo Paciencia noch nicht so ganz abgeschrieben. Also der ist für mich zum Beispiel jetzt auch, wo Kamada rausfällt, so ein bisschen die Chance einfach mal zu gucken, wie Boré und er zusammenspielen könnten. Also vielleicht sehe ich das auch viel zu sehr durch meine rosarote Wunschbrille. Aber wann immer er reingekommen ist, hat er gezeigt, dass er Tore machen kann. Aber er hat halt nie mehr wie seine 10, 15 Minuten irgendwo bekommen. Sehe ich anders. Ich finde, Paciencia hat hier in Frankfurt genug Startelf-Einsätze gehabt und einfach gezeigt, dass es nicht ausreicht. Meiner Meinung nach. Für mich ist Paciencia der perfekte Einwechselstürmer. Ja, der ist kopfballstark, der kann irgendwie als Joker agieren, aber dafür ist der unfassbar viel zu teuer für diese Rolle. Da kannst du dir einen kaufen, der ein Drittel davon kostet. Paciencia war meine einzige Hoffnung im Winter gewesen, der Spielraum geschaffen hätte. Ich glaube, wenn die Paciencia von der Payroll bekommen hätten, hätten die einen ausgeliehen. Aber haben sie nicht geschafft. Kann ich ihn auch verstehen, warum soll der auf Cash verzichten, wenn der sich ja trotzdem, ich meine, der ist ja immer gut gelaunt, macht sich ein gutes Leben, also dem kann man es, glaube ich, nicht vorwerfen. Ich glaube aber, das wäre das Puzzlestück gewesen, zu sagen, wenn wir den losgeworden wären, hätte was funktioniert. Und Marvin hat es vorhin angesprochen, Danny da Costa auch. Ich glaube, einen von den fetten Verträgen hätte loswerden müssen, um mindestens Spielraum zu haben, um jemanden zu leihen. Ja. Ja, klar, wie du schon so richtig sagst, man kann es ihnen natürlich auch nicht wirklich verübeln, wenn sie halt sagen so, ey, war ich einmal auf dem Level, da jetzt irgendwie großartig drunter zu gehen, aber jetzt auch keinen Bock. Und dann kommen wir wieder in das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube auch, dass einfach viele Vereine gerade nicht so mit der Kohle umherschmeißen können, wie sie es vielleicht gerne tun würden. Ja, dann zahlst du natürlich auch keine großartigen Gehälter. Sondern ja, sind wir vor wieder allem halt für so Spieler, ne, die auch keine Rolle beziehungsweise nur eine untergeordnete Rolle spielen in einem Kader. Ja, klar. Klar, die Stammspieler werden weiterhin weggekauft und für die wird man auch irgendwie Gehaltsplätze schaffen in Vereinen, aber halt eben so Reservisten, ja, ist halt schwierig, ne, da jemanden zu holen und dem dann auch so viel Gehalt zu bieten, das macht halt keiner. Aber wie ihr schon gesagt habt, ich kann es auch verstehen, dass du da als Spieler sagst, ja, es ist ja auch nicht vorausgesetzt, dass du dann beim neuen Verein so viel mehr Glück hast und da vielleicht zum Stammspieler wirst. Das weiß man ja nicht. Und du kriegst aber trotzdem erstmal niedrigeres Gehalt. Musst du dir auch überlegen, ob du es überhaupt machen willst, wenn du dich hier wohlfühlst. Und es ist ja scheinbar sowohl bei Danny da Costa als auch bei Paciencia so, dass die sich jetzt in Frankfurt nicht unbedingt unwohl fühlen und unbedingt weg möchten. Also ist halt aus, ja, vielerlei Hinsicht aus allen Seiten irgendwie verständlich, aber ärgerlich in dem Sinne, ja, dass man davon irgendwie nicht profitieren kann. Also man kommt halt nicht voran, wenn man nicht Platz schafft aktuell. Und das ist halt diese frustrierende Situation. Das wird sich, glaube ich, aber auch noch länger ziehen. Also sagen wir mal, selbst das wird dieses Jahr irgendwie besser und Zuschauer kommen auch zurück, aber da ist ja so ein Loch reingerissen, sag ich mal. Ich glaube, davon muss sich erstens der Markt und ganz, ganz viele Vereine müssen sich davon erstmal erholen. Das wird, glaube ich, weiterhin zäh bleiben jetzt über die nächsten, weiß ich nicht, paar Jahre, sag ich mal. Ich sag einfach mal paar Jahre, weil ich nicht einschätzen kann, ist es jetzt ein Jahr, sind es 5 Jahre. Aber ich glaube, damit, ja, werden wir uns noch öfter beschäftigen müssen, auch wenn es eigentlich so dieses Groß der Pandemie dann schon rum ist. Ja, aber also ich glaube, die Nachwirkungen kommen noch ein paar Jahre mit. Marvin, Entschuldigung. Ja, aber die Big Money Contracts, da musst du trotzdem überlegen, muss die Eintracht trotzdem überlegen, was sie halt damit macht. Ne? Und Paciencia, natürlich wurde das halt vor der Pandemie geschlossen, beziehungsweise also in einer seiner Hochphasen. Das ist natürlich jetzt eine Sache, das hängt dir nach. Auch ein Ilsanker verdient ordentlich viel Geld. Also das sind halt alles genau diese Sachen, die dir natürlich nachhängen. Gleichzeitig ist es natürlich so, wie Patricia sagt, wir haben auch ehrlich gesagt einen Wettbewerbsnachteil, muss man sich auch mal ganz realistisch überlegen, wie das momentan in Deutschland ist, wenn ich in andere Länder gucke. Das scheinen viele Sachverhalte ja weniger problematisch gehandhabt zu werden. Und das ist natürlich, man reißt die Schere noch weiter auseinander und zudem wird auch die Schere innerhalb der Bundesliga weiter auseinanderklaffen, weil natürlich haben wir Vereine wie Wolfsburg, ja, man kann mal sagen, okay, die haben Wout Weghorst zum potenziellen Absteiger verkauft und dafür Geld bekommen und was sie dann wieder reinvestiert haben, aber trotzdem haben die ja keine Probleme. Auch Hoffenheim hat ordentlich investiert. Wir sehen halt, die Schere wird auch hier. Es gibt immer Vereine, denen es einfach scheißegal ist. Und der Eintracht, die hat jahrelang gut gewirtschaftet und die hat einen ordentlichen Job gemacht, aber der ist es halt nicht scheißegal, weil die halt, also im Endeffekt ist halt natürlich die Eintracht so ein bisschen auch die CDU, die schwarze Null muss stehen, ja. Also in dieser Hinsicht muss man auch mal sagen, in vielen anderen Punkten wahrscheinlich der ein oder andere Hörer mag das unterschiedlich interpretieren, ein oder andere sagt vielleicht glücklicherweise nicht, aber zumindest was Finanzen angeht, ist das die Eintracht ja mittlerweile sehr auf rationalem Boden unterwegs und da werden halt solche Experimente, von denen du nicht weißt, ob sie sich auszahlen, halt nicht gemacht und das ist halt die Realität, vor der wir leben, weil wir wissen auch nicht, wäre ein Stürmer da gewesen, wäre das auch nicht sicher, die Teilnahme, erneute Teilnahme in Europa League gewesen, wo es ja echt schwierig ist, auch diese wieder zu erreichen. Wir wissen halt, du weißt halt nichts, du kannst nichts planen und im Endeffekt kann man auch sagen, auch mit dem Kader kann es mit viel Glück passieren, eventuell halt sogar auch über den Weg der Euroleague, in der wir ja immer noch sind. Also es gibt so viele Unwägbarkeiten, absteigen werden wir definitiv nicht, aber alles andere ist absolut ein Vabon-Spiel. Ich will nur sagen, je schlechter wir uns natürlich aber auch tabellarisch positionieren in dieser Saison, desto schwieriger wird es dann halt auch, das ist finanziell relevant. Auch da geht es darum, wer würde kommen. Wenn wir ins Halbfinale der Euroleague kommen und uns erneut international gut präsentiert haben, können wir auch den einen oder anderen wieder anlocken. Es sind so viele Faktoren und im Endeffekt kann man nur froh sein, dass die Eintracht mit Krösche offenbar zumindest perspektivisch jetzt schon agiert, mit Kolo Muani, der geholt wurde, mit einem Alidou, der jetzt auch schon mehr oder weniger fest verpflichtet wurde vom HSV, mit anderen Spielern, die ebenfalls einen unterschriftsreifen Vertrag präsentiert bekommen haben und dementsprechend wahrscheinlich im Sommer zur Eintracht kommen und dementsprechend auch keine Ablösekosten. Wir wissen über Jakic Bescheid, dessen Vertrag ja dann auch festgezurrt werden soll. Also das sind alles sehr, sehr positive Faktoren, die mich glücklich stimmen, die vielleicht auch eine neue Grundformation bilden, aber wir werden diesen Wechsel haben, auch weil wir im Vergleich zu diesen Big Money Clubs, die externe Sponsoren und vielleicht auch ein anderes haben, halt ein bisschen hinten durchhängen. Ja, ich finde gut, dass du es nochmal zusammengefasst hast, weil am Endeffekt hat Krösche alles richtig gemacht und wir können froh sein, dass wir in so einer Phase so jemanden haben, der da so besonnen ist und irgendwie auch nichts Wildes macht. Erinnert euch an den Vinicius-Transfer, der nicht geklappt hat, wo er gesagt hat, er will mit 10 Millionen Euro nicht die Zukunft der Eintracht verkaufen und tütet halt jetzt schon viel, viel ein. Das Geld, was du jetzt nicht ausgibst, kann vielleicht im Sommer investiert werden. Also es ist wahrscheinlich langfristig sogar besser, was er gemacht hat. Und der ist halt an diese Gegebenheiten gebunden, die du gerade beschrieben hast. Das Frustrierendste ist halt, was die Leute um dich rum machen. Dass irgendwie der eine leidet mehr unter Corona als der andere. Das ist halt so. Mhm. Und diese Schere geht halt auseinander. Und die andere kann eben nicht reagieren, wenn andere das machen können. Es ist jetzt so, und es ist ja auch nicht so, dass wir komplett gar nicht reagiert haben. Zumindest eine von zwei Schwachstellen. Ist ja probiert worden, irgendwie zu beheben. Und von daher können wir da, glaube ich, einigermaßen zufrieden sein, was das betrifft, dass jetzt auch hier kein Harakiri gemacht wird. Und am Ende hast du dann im Sommer irgendwie kein Geld mehr. Es ist halt schade, aber ich glaube, Krösche ist da schon ruhig genug, um das irgendwie zu überblicken. Hm. Ja, dem würde ich mich so anschließen. Habt ihr noch was zum Thema Transferfenster? Ja, ich habe es ja schon angeteasert. Ich finde gut, dass ihr einfach Ansgar Knauf geholt hat. Vielleicht ist er derjenige, der fünfte jetzt. Überleg dir mal, die Eintracht hat 5 Leute für die rechte Seite jetzt im Kader. Also eigentlich müsste es nach dem, was ich in Stochastik gelernt habe, müsste es jetzt mal klappen. So. Nee, das ist auch meine, also jetzt habe ich wieder 9 auf der rechten Seite, in denen ich meine Hoffnung legen kann. Genau. Ich habe es ja schon mit Touré gemacht die ganze Zeit. Das hat längst funktioniert. Aber jetzt ist dann auch irgendwo der Punkt, wo selbst ich mich davon verabschieden musste. Temporär zumindest. Aber jetzt habe ich ja jemanden Neuen und ich werde das auch einfach tun. Klar muss man warten, wie kommt der hier an, wie lebt er sich hier ein, wie findet er in den Kader rein, wie weit ist er insgesamt. Aber mein Gott, so kann es jetzt viel schlimmer werden? Ich glaube nicht. Und da, wenigstens gibt es da eine Hoffnung. Es ist ja auch ein offensiver Spieler. Der bringt halt andere Anlagen mit als die ganzen Rechtsverteidiger, die wir da haben. Deswegen habe ich Hoffnung, dass wenn er auf der rechten Seite spielt, es dann schon mal ein anderes Element ist. Und wir, kann sein, dass es nicht klappt, aber wenigstens werden wir irgendwie was anderes sehen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich kann es gerade schlecht ausdrücken, weil ich Wortfindungsstörungen habe. Aber im Endeffekt hast du es trotz deiner Wortfindungsstörung, die ich nicht bemerkt habe, ja gut beschrieben. Es ist besser als gar nichts. Genau. Du hast 4 Rubbellose gekauft. Natürlich ist es besser, ein 50 zu kaufen, selbst wenn da auch nichts dabei ist. Aber es ist halt trotzdem besser so, als wenn du denkst, oh Gott, hätte ich mir mal das 5 losgekauft. So, also du wirst es jetzt sehen, vielleicht schafft er es auch nicht. Vielleicht ist diese Seite einfach verflucht, weiß. Ja. Aber dann, umso mehr Leute wir ausprobieren, umso sicherer können wir halt sagen, woran es liegt. Und Ich glaube einfach, dass er alles mitbringen würde. Ich weiß natürlich nicht, und Patricia hat es ja zu Recht eingeschränkt, ich weiß natürlich nicht, wie schnell der sich hier reinfinden kann. Aber ich weiß, dass die Hürde Richtung Startelf auf der Position, glaube ich, am kleinsten ist. Ja, klar. Also das ist sicherlich richtig und vielleicht profitiert er auch ein Stück weit jetzt dann im kommenden Spiel oder in einem der kommenden Spiele, ob das jetzt für Stuttgart direkt schon relevant wird, von dem Ausfall von Kamada, dass man dann sagt, okay, wir gehen vielleicht ein bisschen in ein anderes System und gehen da halt eher auf so eine Flügelzangen-Variante oder irgendwas, das könnte natürlich auch nochmal reinkommen. Aber er hat natürlich einfach auch extrem wenig Spielzeit gehabt bislang in dieser Saison. Also er hatte die meisten Einsätze in der dritten Liga, aber in Summe hat er halt einfach wahnsinnig wenig Spielzeit gehabt. Also da muss man natürlich auch, wie er so recht sagt, gucken, inwieweit das dann jetzt auch so alles passt. Ja. Was sagt denn Alex dazu, zu Ansgar Knauf? Weil von ihr habe ich ja noch nicht gar nichts gehört dazu. Ich find's mega. Wir hatten es aber, also ich hatte es vor ein paar Wochen im Podcast auch schon mal gesagt, ne? Also war ja auch eins der Gerüchte, die schon ein bisschen älter sind. Also ich feier's voll. Ja, finde ich eine super Sache. Was ein bisschen, aber gut, sowas ist wahrscheinlich auch nicht anders machbar. Ist halt auch schade, dass es keine Kaufoption gibt. Mhm. Aber ja, mal abwarten, ne? Also wer weiß, was die nächsten anderthalb Jahre alles noch passiert. Und ja, das hatten wir ja, glaube ich, Marvin, hat man darüber gesprochen in der letzten Sendung oder in der vorletzten, ich weiß es schon gar nicht mehr. Also ich finde es prinzipiell mit diesen Kaufoptionen erstmal jetzt nicht tragisch. A, kann man sowas immer nochmal nachverhandeln und B, selbst wenn es nicht funktioniert, hat man dann ja am Ende nochmal die Möglichkeit oder was natürlich auch immer die Variante ist, dass der Spieler halt einfach wirklich performt und uns damit halt auch hilft, besser zu werden. Und dann können wir damit wieder potenzielle andere Spieler auf uns aufmerksam machen. Also das finde ich jetzt kein so hartes Kriterium. Grundlegend würde ich mir halt einfach erstmal wünschen, dass er die Möglichkeit hat, Einsatzzeit zu bekommen, wovon ich jetzt mal davon ausgehe, sonst hätte man ihn nicht leihen müssen. Und dass uns das halt einfach weiterhilft und wir nicht immer dazu verdammt sind, einfach nur diese linke Seite zu beackern. Ja, ja. Ja. Ich bin, vor allen Dingen, hat ja wirklich niemand bislang gezeigt, dass er auf der Seite echt eine Alternative ist. Ne? Also bin da auch nicht der größte Fan von Chandler gewesen. Der hat es am wenigsten schlecht vielleicht gemacht, aber auch nicht so, dass man zufrieden sein konnte. Ja. Also da hoffe ich einfach drauf. Aber Marvin, du wolltest gerade noch was sagen. Nee, also ich freue mich auch. Ich hatte das ja schon mehrfach artikuliert, dass ich darüber durchaus glücklich bin, dass Optionen auf der rechten Seite geschaffen wurden. Mit Ansgar Knauf haben wir für meinen Dafürhalten einen sehr sympathischen Kerl bekommen, der sich offenbar auch schon ganz gut in der Mannschaft einfindet und hoffe einfach darauf, dass das funktioniert. Aber es ist halt, es bleibt, wie es ist. Dies ist ein ganz, ganz merkwürdiges Wintertransferfenster gewesen. Eines, was ich in dieser Form grundsätzlich einfach noch nicht oft erlebt habe, wo ich einfach merke, natürlich diese Schlinge der finanziellen Unwägbarkeiten zieht gerade bei Vereinen, die ihr Geld noch irgendwo selbst erwirtschaften, zu. Vereine, die lange darauf achten, dass sie keinen finanziellen Unsinn, die vielleicht eine Vorgeschichte haben, machen genau das halt nicht mehr, achten darauf. Und dann gibt's einfach diese Problematik. Und es ist natürlich auch so, René, du hast vorhin ganz gut artikuliert, gleichzeitig willst du deinen Kader auch nicht zu dünn machen, weil du nicht weißt, was passiert. Es kann jederzeit irgendwas passieren, dass du 8 Corona-Fälle hast, weil einer sich angesteckt hat, du wusstest nicht und zack, hast du keine Ahnung, die haben sich abends zum Bowling getroffen und dann stehst du da und hast richtig Scheiße am Schuh. Deswegen ist die Kaderbreite, auch wenn sie für den einen oder anderen Spieler sogar scheiße ist, ne, weil er einfach keine Möglichkeit hat, dauerhaft irgendwo Spieleinsatzzeit zu bekommen, trotzdem irgendwo notwendig, weil gerade diese Zeit halt ist. In 2 Monaten, 3 Monaten Corona wird's wieder anders aussehen, da wird's wahrscheinlich auch im Transferfenster wieder anders laufen, aber gerade ist es halt so, dementsprechend hast du auch viele potenzielle Spieler wahrscheinlich dann auch nicht auch veräußert oder warst genau drauf, deswegen hast du beispielsweise diese Marco-Deal, also meine Güte, wie frech ist das, ich rede mir immer noch über diese Mainz-Geschichte auf, meine Güte, soll man denn nicht Geld zahlen, was soll das denn, also ist unfassbar, ey. Mainz, ey, wie es singt und lacht, ey. Haben wahrscheinlich zu viel Kamelle sich da reingestopft, ne? Aber gut, es ist ein bisschen absurd. Wir müssen jetzt damit leben. Und für mich ist es tatsächlich trotzdem so, dass ich sage, meine Erwartungen an diese Saison sind, dass ich ehrlich gesagt nichts erwarte, dass ich mich freue, wenn das gut läuft, wenn auf Platz 9 bis 12 sich was einpendelt oder 9 bis 13, ist es auch okay. Dann können wir vielleicht ein paar dieser Kräfte, die wir noch haben, im europäischen Wettbewerb rauslassen und da ein bisschen brillieren. Und dann ist es für mich auch in Ordnung. Ich hoffe nur, dass dann irgendwann der Haken dran ist und dass wir uns nicht mehr darüber unterhalten, Geisterspiele, dies, das, Ananas, dass wir uns dann irgendwie auf ein Konzept vereinigt, also ihr wisst, was ich meine, dass wir uns darauf geeinigt, Mann, dass es läuft und dass wir dann vielleicht wirklich in sicherere, auch finanziell sichere Zeiten kommen. Ja. Ja. Ja, was vor allen Dingen im Nachhinein so ein bisschen bitter ist, ne? Also wie einfach wäre dieses Jahr dieser scheiß DFB-Pokal? Was machst du da? Das Fass auf. Na, nee, wollte ich nicht aufmachen. So, aber es sind halt alles so Sachen, ne? Also ja. Wenn du es über die Liga nicht schaffst, das hätte dies Jahr auch ein einfacher Weg sein können. Ja. Aber gut, ein paar gute Sachen hat die Saison ja schon gebracht, ne? Also in Lindström hat sich mega geil entwickelt. Wer weiß, ob er die viele Einsatzzeit bekommen hätte und so schnell vorangekommen wäre, wenn wir echte Alternativen auch vorne gehabt hätten. So, also ein paar Sachen, die aus der Not geboren sind, die bringen auch manchmal gute Sachen hervor. Und wer weiß, also ich meine, die Hinrunde lief dann zwischenzeitlich auch viel besser, als wir es erwartet haben. Entschuldigung, Siri wollte kurz was sagen. Wollte auch was sagen, ne? Ja, genau. Und deswegen, ja, also ich bin gar nicht, ich, ja, vielleicht ist auch ein bisschen Zweckoptimismus, ne, so. Ja. Ja. Aber gar nicht so ganz negativ. Nee, also die Saison hat mit Sicherheit auch gewisse Vorteile, aber ähnliches, wie du sagst, so einfach, wie es für den Pokal wäre, finde ich, so einfach könnte es auch über die Liga sein. Aber sagen wir das nicht jedes Jahr? Also es ja, ist aber doch dieses jedes Jahr irgendwie... Mehr. Es sind doch jedes Jahr irgendwie 2, 3 große Vereine, die es so richtig verkacken und auf einmal unten mit drin hängen. Wer hätte denn gedacht, dass Gladbach sich so die Hosen auslässt in dieser Saison? So, ne? Also wer dieses Jahr ja, alles unten im ja Abstiegskampf mit drin ist. Ja, aber es ändert ja nichts daran, dass es ärgerlich bleibt. Ja, so. Also ja aber nur, es ist, das, also, nur weil es oft ist, heißt es ja nicht, dass es nicht wirklich einfacher wäre jetzt. Vielleicht ist es ja nächstes Jahr wieder so, das will ich damit sagen. Ne? Nicht, ja, aber dass man die Chance ist nächstes Jahr genauso ärgerlich. So, also ja. Das ist einfach, kannst ja nicht sagen, oh ja gut, vielleicht nächstes Jahr. Also am Ende hätte die Eintracht mit ein bisschen mehr Nachdruck, ein bisschen mehr Glück vielleicht halt, aber einfach auch wirklich, klar, letzte Saison sowieso, aber auch diese Saison bleibe ich dabei. Wenn irgendwie alles zusammengepasst hätte, dann hättest du dieses Jahr auch in ähnliche Rollen spielen können wie Union und Freiburg. Weil wenn Union und Freiburg das können, kannst du es auch. Und das ist trotzdem was anderes. Wenn die ersten drei Dortmund, Bayern, Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg sind so die ersten fünf dann. Dann kannst du dahinter sein und sagen, okay, was sollen wir jetzt machen? So, geht nicht anders. Wenn es aber nee, so ist, dass Vereine mit vergleichbaren Mitteln wie du da oben drin rumhängen, dann ist es, bleibt es für mich so, dass ich mich ärgere. Also es ist tatsächlich so, es ist für mich ein Unterschied, ob du Vereine drüber hast, wo du weißt, okay, da kommen wir halt nicht ran, was sollen wir jetzt machen? Oder ob du denkst, ja, keine Ahnung, also das wäre für uns vielleicht auch drin gewesen. Ja. Ja, stimme ich dir komplett zu. Aber gut. Wir werden jetzt einfach sehen, was die kommenden Spiele so mit sich bringen und in welche Richtung sich das dann jetzt bewegt. Vielleicht haben wir jetzt ja auch ein bisschen mehr Glück in den Spielen, dass vielleicht auch da das ein oder andere zu unseren Gunsten läuft und Ansgar Knauf jetzt direkt irgendwie einschlägt und dann reden wir in 2 Wochen vielleicht schon wieder komplett anders darüber. Mal sehen. Wir waren beim Thema Investitionen und wie viele andere Vereine bereit sind, zu investieren, auch in so einem komischen Corona-Wintertransferfenster. Und mit dem Thema Investitionen sind wir auch direkt bei unserem großen Sonderthema für diese Woche, nämlich der Frage, wie viel muss man eigentlich heutzutage pro Monat investieren, wenn man Fußball im Fernsehen schauen kann? Und wir haben da mal die Hörerinnen und Hörer gefragt, aber bevor wir dazu kommen, was wir da so an Rückmeldung bekommen haben, würde mich mal interessieren, wo liegt denn eure persönliche monatliche Schmerzgrenze? Was seid ihr bereit für Fußball im Fernsehen auszugeben? Patricia. Och, warum ich als erstes? Ich habe mir wahrscheinlich jeder als Einzige keinen genauen Betrag überlegt. Weil ich das wusste, dass das so ist, habe ich gedacht, ich frage dich zuerst. Nee, schwierig. Also ich finde es immer schwer, es zu unterscheiden, einfach weil zum Beispiel The Zone, worüber wir jetzt gleich reden werden, auch noch andere Inhalte als Fußball mit anbietet und du kannst es ja nicht als einzelnes Fußballpaket buchen. Das ist korrekt. Von daher, sagen wir mal, in dem Umfang, man bucht sich jetzt DAZN, bekommt Fußball plus diverse andere Sachen, wo man vielleicht mal reinschauen möchte oder auch nicht, plus dann die Fußballpakete von Sky. Ja, weiß nicht, ich glaube, so 50 € würde ich noch machen. Viel weiter drüber muss dann jetzt aber auch nicht sein. Basti, du hast schon gezuckt, ich hab's gehört. Was hab ich? Gezuckt, innerlich. Ich muss sagen, dass mir es ganz schwer fällt, das irgendwie einzuordnen, weil wir ja nicht nur über die Bundesliga immer sprechen, sondern du hast die Champions League dabei, du hast andere Ligen dabei, du hast US-Sport dabei, teilweise ist noch Wrestling dabei, also. Ja, genau, das habe ich auch alles mit eingerechnet. Also, dass man diese ganzen Fußballpakete auf jeden Fall, also, dass man nicht nur Bundesliga bekommt, sondern Champions League, Pokale und so weiter und so fort, weil, also 50 € nur für die Bundesliga ist eine andere Geschichte dann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es so, wenn ich wüsste, ich krieg alles. Es ist jetzt noch verteilt. Sky hat die Premier League, dann ist die Liga da und das ist da. Wenn ich wirklich alles kriegen würde, wäre ich wahrscheinlich sogar bereit, 60-70 € dafür zu bezahlen. Ja, das glaube ich auch. Aber das muss halt alles sein, ne? Also es muss halt, dann muss NHL dabei sein, NBA, NFL, boah, krass. WWE. Ja. Und, so wie ist es ja teilweise. Wenn ich DAZN habe, kann ich Wrestling schauen. Wenn ich DAZN habe, kann ich die Primera Division teilweise schauen. Das Ding ist, es ist so verteilt und dann verliert der eine mal was, dann kriegt der andere mal was dazu. Wenn ich eine Garantie hätte, dass ich alles schauen kann, was Sport betrifft, dann würde ich wirklich wahrscheinlich 60 € zahlen. Boah, das ist echt eine spannende Diskussion, weil ich muss jetzt sagen, ich kann das gar nicht, also ich muss es trennen tatsächlich, ne? Weil, also wir haben ja schon öfter drüber geredet und wenn ich über Wrestling rede, da habe ich ja auch unterschiedliche Streamingdienste, ne? Dann habe ich irgendwie das WWE Network, dann habe ich irgendwie ja, WXW, genau. Ne? Dann habe ich irgendwie einen japanischen Anbieter, ich teile mir mit anderen Kollegen noch weitere japanische Anbieter, dann gibt es das Pay-Per-View-Konzept, das ganz klassische über Fight TV, wo ich dann 10 € für eine Großveranstaltung vielleicht mal zahle. Also da kommt richtig was dazu und dann habe ich bei weitem noch nicht das alles abonniert, was ich abonnieren könnte. So, also und da bin ich natürlich auch bei einer krass ordentlichen Summe schon. Und wenn ich aber jetzt überlege, was wäre mir die Bundesliga, wenn ich jetzt sage, ich gehe nur auf Bundesliga. Ne? Ja, das ist was anderes. Und da ist es halt wirklich was anderes. Und da muss ich sagen, hört es halt bei mir, wenn ich sage nur Bundesliga, da hört es bei mir ganz streng genommen für 30-35 € auf. Ja. Weil nur Bundesliga ist safe, nur 30 €. Genau, weil ehrlich gesagt, ich will ins Stadion. Ich will Woche für Woche ins Stadion, vielleicht alle 2 Wochen zumindest zu Hause. Dann gucke ich die Eintracht und dann gehe ich mit dem Basti einen trinken und dann gucken wir nebenbei vielleicht irgendwie noch, was der Klassiko oder der scheiß Plastiko macht, ja, wen interessiert. Und dann, ja, aber dann trinken wir ein Bierchen dabei, freuen uns und dann ist es auch okay. Und dann gucke ich mir vielleicht wirklich und dann komme ich wirklich zurück zu den Klassikern und dann gucke ich mir die Sportschau an oder sonst irgendwas. Dann reicht mir das. Ja, dann bin ich vollkommen safe. Dann brauche ich das nicht. Ganz ehrlich, sich an einem Sonntag dahin zu pflanzen und Hoffenheim gegen, ja, was weiß ich, gegen Augsburg anzugucken. Ja, meine Güte, das ist ein Sonntag, da kann ich mir auch einfach die Augen auskratzen. Ich kann mir auch einfach Seife in die Augen packen. Das ist genauso attraktiver Quatschfußball. Und dann auch wenn ein Peppi da rumwurschtelt, meine Güte, es ist einfach kein attraktiver Fußball. Das muss ich leider so sagen. Und deswegen mehr als 30 € sehe ich da auf gar keinen Fall für mich. Ich muss eine Einschränkung noch machen, ja. Weil Marvin jetzt ein wichtiges Thema dazu aufgemacht hat. Wahrscheinlich sind es bei mir sogar nur 20 €, wenn alles normal ist. Für weil diese 30 € ist wahrscheinlich der Corona-Bonus, den ich im Kopf habe, weil ich jetzt momentan auch viel Fernsehen schauen muss. Ja. Normalerweise verpasse ich viel, also Heimspiel sowieso immer da, dann Auswärtsspiele verpasse ich vielleicht 5-6 im Jahr, das heißt, ich gucke 5-6 Mal die Eintracht. So, das heißt, eigentlich kann ich die Eintracht rausrechnen, weil ich da probiere, immer da zu sein oder wenn dann, mit mehreren Leuten zu schauen, wenn ich schon Fernsehen schauen muss. Um dann, und das hat Marvin jetzt genau richtig gesagt, für was soll ich denn überhaupt eigentlich noch zahlen? Theoretisch gesehen, wenn ich umso länger ich drüber nachdenke, bin ich eigentlich gar nicht mehr bereit, Geld für die Bundesliga zu zahlen, außerhalb von der Eintracht, weil wann schaue ich mir das an? Ich überlege gerade. So, also klar, jetzt muss ich. Und natürlich läuft auch mal die Konferenz nebenbei, wenn ich hier putze oder sonst irgendwas mache. Aber wann ich das letzte Mal bewusst Bundesliga eingeschaltet habe, boah, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also bei mir, wenn wir Corona ausblenden, ist der Betrag für die aktuelle Bundesliga bei mir sogar nur bei 20 Euro. Damit liegst du auch eher so in der Range, die wir von den Hörerinnen und Hörern bekommen haben. Also ich hatte ja nur gefragt, was seid ihr bereit zu bezahlen für Fußball? Also ich habe es extra allgemein gehalten. Und sehr viele haben auch geschrieben, ja, also am liebsten würde ich nur Spiele von meinem Verein gucken und dann eher so 5 bis 10 Euro pro Spiel oder so ein Season Pass für 200 Apples Euro und dann ist auch alles safe. Aber viele haben auch gesagt so, ja, wenn ich jetzt nur Bundesliga maximal 25 Euro, die meisten waren so eher in der Range 15 bis 20 und haben immer drunter geschrieben, also die Bundesliga ist so ein schlechtes Produkt und die Berichterstattung rundherum ist so schlecht, wenn ich da 20 Euro im Monat ausgebe, ist das viel. Das würde ich gerne, also das wundert mich ein bisschen, dass das bislang noch keiner von euch gesagt hat, also um das vorwegzunehmen, ich habe keinen Betrag, ich glaube bei mir ist es so ein bisschen wie früher mit dem Rauchen, also wenn die Kippen 5 Mark kosten, gell, da höre ich auf, ich habe geraucht, bis ich glaube 6 Euro habe ich bezahlt, also keine Ahnung, was der Shit heute kostet und wahrscheinlich können sie es mit mir, ja eigentlich machen sie es mit mir seit Jahren schon so, also ich reg mich die ganze Zeit schon darüber auf, dass ich noch ein Abo hier und noch ein Abo da abschließe. Ich mach's aber am Ende des Tages trotzdem, wahrscheinlich tut's mir noch nicht genug weh. So, deswegen, also ich kann dir keinen Betrag nennen, aber in dieser ganzen DAZN-Diskussion kommt mir ein bisschen zu kurz, dass ich DAZN-Berichterstattung tatsächlich gern gucke. Die bringen qualitativ einen ganz anderen Mehrwert rein, als es diese verfluchte Sky-Bande mittlerweile macht, wo wirklich in keiner Saison mal irgendwas Neues dabei ist. Ich kann diesen Meier an seiner Tafel einfach nicht mehr sehen. Da springen die gleichen Nasen seit Jahr und Tag rum. Da ist überhaupt nichts Innovatives irgendwo dabei. Und dazu kommt auch noch, dass ich bei Sky für dieses Abo ein Arsch voll Geld bezahle und trotzdem zugeschüttet werde mit bekackter Werbung. Und das ist der Punkt, der mich richtig stört. Wenn ich die Möglichkeit hätte, alles bei DAZN zu haben und auch in der Qualität, wäre das für mich eine ganz andere, also eigentlich nervt mich Sky und überhaupt nicht, dass DAZN für das, was sie machen, was sie wirklich gut machen in meinen Augen, jetzt auch mal anständig Geld verlangt. Deswegen finde ich die Diskussion, die gerade auf dem Rücken von DAZN ausgetragen wird, ein bisschen unfair, weil warum? Jetzt mal ganz kurz, DAZN in allen Ehren und die machen das schon gut. Und ich würde auch lieber alles bei DAZN haben, aber nicht vergessen, die haben nur die Freitag- und Sonntagsspiele, ne? Ja, das ist halt das Thema. Also der, ich würde für DAZN, aber dann reduzierst du sie wieder nur auf die Bundesliga, ne? Ja, aber das ist doch genau die Diskussion. Das ist ja genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das müssen wir halt trennen. Also wir sagen, theoretisch gesehen, wenn ich Bundesliga sehen will, muss ich 55 Euro im Monat bezahlen. Wenn ich bei Sky jetzt nicht, gut, bei Sky kannst du rumfahren, sagen wir 50 Euro im Monat. Das ist zu viel. Eigentlich musst du noch mehr, ne? Weil du zahlst ja auch noch deine GEZ-Gebühren so. Du hast ja erstmal deinen Software-Fragen, damit du überhaupt noch den ganzen Kram. So, jetzt haben wir aber nicht gewettet hier. Und bei DAZN, kannst du dir halt anders als bei Sky, und das sehe ich bei Sky als Vorteil, bei DAZN kannst du dir die Bundesliga nicht raustrennen. So, was ist denn, wenn ich jetzt den ganzen anderen Kram gar nicht haben will? Was ist denn, wenn ich nur Bundesliga schauen will? Kann ich nicht. Ich muss immer Zeug dazu nehmen. Ich muss 50 Euro im Monat. Wenn ich sage, ich bin nur Bundesliga-Fan, gibt's ja bestimmt auch. Ja. Dann muss ich 50 Euro im Monat bezahlen. Und das ist eine Katastrophe. Einfach. Punkt. Ja, ist wirklich so, weil du es halt nicht als Pakete raustrennen kannst und keine Ahnung, für mich ist es aktuell noch okay. Ich schaue auch andere Sachen auf DAZN, aber wenn ich mir wirklich bedenke, dann haben die Freitags- und Sonntagsspiele und dann stell dir mal vor, du schaust auch nur deinen Verein überwiegend und der hat dann vielleicht im Monat, weiß nicht, mal ein Sonntagsspiel, zwei Sonntagsspiele, dann hast du halt wirklich das komplette Paket für zwei Spiele bezahlt und das ist dann schon auch wirklich hart, aber musst du ja, also genau, du kommst dafür, ja anders nicht ran. Aber dafür würde ich es tatsächlich nicht machen, weil auf die zwei, also wenn ich, wenn es mir nur um meinen Verein und der spielt nur in der Bundesliga, wenn es mir nur darum geht, dann würde ich sagen, DAZN, fick dich, ich zahle dir keine 30 Euro, die zwei Spiele, das sind einfach die zwei Spiele, die ich mir einfach nicht angucke oder ich gucke, ob ich mit Kumpels eine Auswärtsfahrt hinkriege. Aber auf die zwei Spiele würde ich verzichten, bevor ich da einen 30er zahle. Also. Ja, wir sehen, wie schwierig es ist, ne? Also weil. Ja, aber für mich kannst du halt auch die Bundesliga nicht so raustrennen, ne? Weil, also, du hast ja dann immer noch irgendwelche andere Wettbewerbe. Also klar, mein Fokus ist halt ganz klar die Eintracht. So, und die spielt aber nun mal teilweise in der Euroleague. Ich würde mir wünschen, dass sie irgendwann auch mal in der Champions League spielen würde. Die spielen im DFB-Pokal. Also brauchst du halt schon so diesen ganzen Blumenstrauß irgendwo, damit du alle deine Eintracht-Spiele gucken kannst. Dann kommen noch andere Sportarten dazu. Bei euch ist es Wrestling, läuft teilweise auf The Zone. Bei mir ist es Eishockey. Da brauche ich noch mein Spray-TV-Abo mit dazu. Das ist ja alles, also das ist uferlos, was ich an Entertainment-Kosten im Monat habe. Ja, deswegen wäre es ja auch besser, wenn man sich das einfach besser selektieren könnte. Das ist ja genau das, weil dann würdest du vielleicht einen faireren Preis kriegen, weil am Ende subventioniere ich dann. Mhm. Ich meine, mich kannst du nicht da mitzählen, weil ich will auch komplett der Zone haben. Ich würde Bundesliga auch nicht raustrennen wollen. Aber theoretisch gesehen ist es halt unfair für Leute, die der Zone nur abonniert hatten, haben gedacht, ach guck hier, Freitag, Sonntag Spiele, mein Gott, da zahle ich halt mal 10, 15 Euro. So, die müssen jetzt einfach das Doppelte bezahlen und die haben keinen Mehrwert. Weil die wollen das vielleicht nicht, aber die müssen jetzt. Das heißt, der Sohn zwingt dich quasi, den ganzen Kram mitzunehmen. Und da ist selbst Sky, ich verachte Sky bis aufs allerletzte. aber selbst die bieten mir dann wenigstens die Möglichkeit zu sagen, okay, du musst jetzt nicht, wenn du Bundesliga gucken willst, auch noch Champions League, auch noch DFB-Pokal, auch noch Premier League, auch noch dies und das nehmen, sondern da kannst du es wenigstens trennen. So. Und das ist schon so, dass ich glaube, der Zone muss das dann auch langfristig gesehen machen. Und dann machen die das, strukturieren alles um und dann wissen wir alle, was passiert. Dann werden die Rechte neu vergeben und dann ist eh wieder alles anders. Erinnert euch dran. Ja, nicht nur, nicht nur. Erinnert sich noch jemand an den Eurosport-Player? Ich nicht. Doch, doch. Ich ja, aber der war ja, also der war ja die Ausgeburt der Hölle. Trotzdem musstest du dir den holen, um Freitagsspiele zu schauen. Das ist, und Montag. Champions League. Aber das ist ja das Schlimme, wir machen es doch alle. Ja. Nein, das ist ja Sport, best, wenn du jetzt mal irgendwie sagen würdest. Ich hatte den auch nicht. Ich frage mich gerade, wie habe ich das geguckt? Wie habe ich Sachen geguckt? Also ich hatte den nicht. Ich hatte auch keinen Aufwand. Aber war das nicht diese Phase meines Lebens? Ist irgendwie, ich weiß nicht mehr, was ich damals gemacht habe. Oh ja, das TM3. Oder du meinst Euro. Jetzt mal ganz im Ernst. Erinnert euch, ich hatte damals ein Abo bei Premiere. Dann ist es plötzlich zu Arena gegangen. So, ja. Dann musste ich mir Arena holen. Dann rufe ich bei Premiere an und sage, hier Leute, ich muss jetzt Arena bezahlen. Ich will jetzt hier nicht das Doppelt bezahlen. Ja, aber Herr Retter, haben Sie doch hier den Discovery Channel. Ich sage, das ist mir doch egal. Den habe ich bei Arena. Dann habe ich bei Arena auch. Dann sage ich, jetzt haben Sie ihn zweimal. Dann habe ich einfach sich verarschen, Alter. Dann habe ich tatsächlich mit dem Anwalt darum gemacht, dass ich tatsächlich lange, lange nicht mehr zu Sky auch durfte. Aber seit der Namensänderung ging, ist wieder alles nein, gut. Es ging tatsächlich erst dann damals, als ich hier in meine Wohnung gezogen bin, weil dann hatte ich eine andere Adresse. Ich glaube, mein Name mit meiner alten Adresse ist tatsächlich bei Sky immer noch auf irgendeiner Blacklist, weil ich da riesen Terz gemacht habe. Aber es ist doch so, guck mal, wenn ich jetzt sage, ich lasse mich drauf ein, ich zahle The Zone, ich zahle Sky, so. Ja. Dann habe ich das alles, zahle hier ein paar 50 Euro, beziehungsweise wenn Sky den offiziellen Preis will, hat noch ein bisschen mehr, aber wir wissen glaube ich alle, dass du, wenn du willst, kriegst du Sky, Champions League und Bundesliga für 20 Euro, so. Dann habe ich das. Dann ja, ich aber da musst du halt auch wieder hinterher sein. Ja, ich bin auch wieder so ein Arsch, der vergisst, diese Scheiße zu kündigen und zahlt 80 Euro auf einmal dafür. Gut, aber das ist deine Schuld. Da waren wir alle schon an der Stelle. Alex, das ist, Mann, ich habe tatsächlich. Ich ja, hab das tatsächlich, sind doch auch alles Halsabschneider. Ich habe tatsächlich vor dieser Sendung hier mit Sky telefoniert. Weil folgendes Szenario, ich hatte es bei 93 mal beschrieben. Die haben mich tatsächlich im September, Oktober rufen die mich an. Ich sag, wie bitte, alle reden mal deutlich. Haben die zu mir gesagt, ihre Preisbindung und dieser günstige subventionierte Preis von 20 Euro, der läuft im Oktober ab. Wollen sie jetzt für nur 10 Euro mehr im Monat das für 24 Monate garantiert haben? Dann habe ich gesagt, wie, das läuft ab? Gedacht, das dauert so und so lange. Sagt er, nee, es läuft ab, ich sehe es hier. Dann war ich so latent skeptisch, habe gedacht, gut, rufen Sie mich bitte morgen nochmal an, ich bin gerade unterwegs. Dann gehe ich nach Hause, gehe in mein Sky-Dings-Account-Ding rein, schaue mir das an, dann steht da, dass mal den Preis, die 20 Euro im Monat, das ist noch bis 31.03. gültig ist. Hat der mich einfach am Telefon verarscht, weil der mir einfach irgendeine Scheiße aufschwatzen wollte und mit 10 Euro im Monat mehr zahle. So, ich jetzt gewartet und jetzt muss ich halt jetzt aktiv werden. Ich rufe heute da an. Sagt sie dem, ja, schönen guten Tag, bla bla bla. Sagt er so, ja, nee, also den Preis, den sie jetzt haben, Herr Roth, den kriegen sie so nie wieder. Nicht so, ja, deswegen will ich ihn ja auch behalten. Ja, das können wir aber nicht machen. Sag ich so, was haben sie gerade gesagt? Sagt er so, also wenn ich sie wäre, würde ich nicht kündigen, weil den Preis, den sie jetzt haben, kriegen sie so nie wieder. Dann habe ich aber gesagt, wenn ich jetzt nicht kündige, dann verlängert sie ja meinen Vertrag und kriegt den Preis ja sowieso nicht nochmal, weil sie erhöht sich ja dann. Ja. Ja. So, ja, wie ja. Und dann sag ich, was mache ich denn jetzt? Also ich kann jetzt ihren Vertrag hier zum 31.03. rausnehmen, dann haben sie ab 1.04. müssen sie halt gucken, was für ein Angebot sie kriegen. Das wird aber safe nicht besser sein als das, was sie jetzt haben. Und ich so, ja, das weiß ich ja, deswegen will ich es ja haben. Sagt er, ja, das weiß ich nicht. Stand jetzt habe ich Sky einfach gekündigt. Und genau was du sagst, Alex, was jetzt anfängt, ist wieder dieses, ruf mich ständig an und ja, fangen dann an und sagen, ein Monat vor Ablauf, ja, wir können Ihnen das für 30 Euro geben. Zwei Wochen vor Ablauf, wir können Ihnen das für 25 Euro geben. Dann lassen dich 3 Tage ablaufen, schicken dir einen Brief, wo die deine Smartcard und so haben wollen und schicken den Receiver bitte zurück. Eine Woche kein Sky, dann rufen die dich an und sagen, ah ja, komm, hier kriegst du für 20 Euro. Und ich denke mir so, Leute, lass mich doch in Ruhe. Ihr wisst doch, worauf das hinausläuft. Sag mir doch am Telefon einfach, okay, Basti, wir haben keinen Bock drauf, du hast keinen Bock drauf. Guck einfach 2 Jahre weiter für 20 Euro und lass uns in Ruhe. Vor allen Dingen, das Ding ist, du hast es ja eben schon gesagt, also du guckst den Scheiß schon genauso lange wie ich. Das hieß alles noch Premiere, seit ich diese Scheiß-Abos bei denen habe. DF1, keine Ahnung, das sind locker 20 Jahre. Und seit 20 Jahren machen wir dieses fucking Spiel mit Kündigen und Warten und ewig hin und her telefonieren. Das kostet die Ressourcen, mich kostet's Nerven, mich kostet's auch ab und zu mal dann ein Jahr für 80 Euro im Monat, weil ich Trottel mal wieder vergessen hab's zu kündigen, aber daran hat Sky bestimmt nicht verdient. Also, ja, das ist einfach nur anstrengend von allen Seiten. Ja, aber ja, ich glaube irgendwie, sorry, wenn ich ganz kurz einhake, ich glaube, es gibt halt diese perfekte Welt, wird es leider nie geben. Also ich habe, also das Einzige, was ich mir theoretisch irgendwie vorstellen kann, ist aus irgendeiner, ich weiß noch nicht genau wann, ich kann mir schon vorstellen, dass es das irgendwann gibt, dass du so irgendwann ein Eintracht-Abo hast, ne? Wo, aber ich weiß noch nicht, ich habe keine Ahnung, wie das laufen soll. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann so weit kommt, weil es vielleicht schon Leute gibt, die sagen, dass sie dann nur noch ihren Verein schauen wollen, die andere, der andere Rest interessiert sie nicht. Das kann ich mir vorstellen, ist aber echt schwierig machbar, wenn du die Rechte halt so liegenmäßig, portionsweise, beziehungsweise dann noch spieltagmäßig oder tagmäßig vergibst. Ich kann mir vorstellen, dass es dazu kommt, das würde ich sogar interessant finden. Also da würde ich dann auch nochmal einen 30er oder so, auch vielleicht einen 30er springen lassen, wenn ich weiß, okay, ich kann es dann immer gucken, weil es gibt ja dann doch auch so Auswärtsspiele, zu denen kann ich nicht fahren und dann lohnt sich das vielleicht schon oder so, zumindest 20 Euro. Aber alles andere ist die Bundesliga generell halt für mich kein Produkt, was ein großartigen, appealigen Faktor hat, außer wenn man uns sich halt angucken muss, sag ich mal, ja, aus beruflicher Hinsicht. Aber da gibt's halt nicht mehr richtig viel geile Sachen. Aber dadurch, dass es halt diesen Mix gibt und dass der eine halt auch 3 Sachen da guckt, sehr viele Leute gucken mittlerweile auch NFL, die ist ja auch vertreten bei DAZN, dann würde ich trotzdem immer noch sagen, so ein Konzept lohnt sich ja wahrscheinlich schon auch wie bei DAZN. Ja, aber du hast gerade eben so ein anderes Fass so ganz leicht aufgemacht. Auf der einen Seite wäre für mich diese nur Eintracht-Option mega interessant. Da wäre ich wahrscheinlich in Summe sogar bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen, wenn ich so ein Pay-Per-View-Modell hätte oder wenn ich sagen könnte. Sky Ticket sogar? Ist das Sky Ticket? Geht das in die Richtung? Ich habe Sky Ticket tatsächlich noch nie genutzt. Nee, du hast quasi das geht auch über ganze Spieltage. Okay. Ah, okay. Ja. Mhm. So, und, aber wenn ich sagen könnte, keine Ahnung, ich buche mir alle Eintracht-Spiele. So, und das kostet mich vielleicht in Summe dann einmalig deutlich mehr, wie mich diese Abos kosten, aber dann hänge ich halt auch nicht in diesem Abo-Thema drin. Das wird mir persönlich, bin ich bereit, einen Zehner mehr für zu bezahlen, aber ich habe kein langfristiges Abo an der Backe, was ich wieder kündigen muss und dann sind wir wieder hier in der Diskussion von eben drin. Am Problem Ende dabei ist aber, du musst halt immer warten, wie in Amerika. Wir müssen jetzt wahrscheinlich noch 10 Jahre warten, bis sie diesmal hinkriegen, das wie bei NFL Game Pass zu machen. Ja, aber das tut uns ja auch nicht gut, weil dann wird ja auch das ganze TV-Geld wieder anders verteilt. Und im Moment könntet ihr einfach sich vielleicht noch damit ganz gut stellen, aber wenn wir uns mal, keine Ahnung, wir müssen gar nicht lang zurückgehen, wenn wir uns mal 8 Jahre zurück entsinnen, wer hätte denn dafür die Eintracht bezahlt? Und dann alle Eintracht-Fans, halt echt, ehrlich gesagt, ja, aber halt das ist das, was die Eintracht retten wird, Leute. Dieses Bezahlmodell, wenn es nach Verursacherprinzip geht, dann ist das, was die Eintracht rettet, selbst wenn die Eintracht 14. ist. Ja. Das werden, selbst wenn die Eintracht in der zweiten Liga ist, werden noch. Ja, aber da hast du es doch schon mit Tickets gesehen. Was? Da hast du es doch mit Tickets gesehen. Da war doch das Stadion schon nicht mehr ausverkauft. Da waren vielleicht, keine Ahnung, 20.000, 30.000 Leute da. Nein, das war die einzige Chance, wie ich damals wieder an eine Dauerkarte gekommen bin. Wenn die Eintracht in der zweiten Liga ist, verkauft die Eintracht mehr DAZN-Abos für den Eintracht-Season-Pass als Red Bull Leipzig auf dem Champions-League-Platz. Glaube ich auch. 100%ig. Und wenn, dann kannst du mich messen. Und stell dir mal vor, das wird irgendwann der Verteilerschlüssel. Dann ist die Eintracht plötzlich ein Top-4-Verein. Weil die Leute quasi dann, also die Leute, die es kaufen. Guck mal, sagen wir mal, ich kaufe die Bundesliga-Rechte. Was will ich denn eigentlich? Ich will Leute, ich will Aufmerksamkeit, damit ich das Produkt, was ich mir gekauft habe, Werbekunden präsentieren kann und sagen kann, guck mal hier, wenn du da wirbst, erreichst du so und so viele Leute. Ganz normale Werbung. So, wenn ich jetzt aber die Bundesliga mir kaufe, was habe ich dann? Ich kriege einen ganzen Sack voller fauler Äpfel, weil ich muss dann plötzlich auch Hoffenheim gegen Wolfsburg zeigen, das schaut sich niemand an. Trotzdem muss ich das meinen Werbepartnern anbieten und in einem Gesamtpaket verstecken, damit der nicht merkt, dass sich Wolfsburg gegen Hoffenheim keinen Mensch anschaut. Das schauen 5000 Leute, gemessen. 5000 Leute schauen dieses Spiel. Da schauen jedes Testspiel vom FC Köln, hat 6-mal so viele Zuschauer wie das. Und wenn irgendwann ein Modell da ist, wo du halt hart am Geld merkst, warum die Leute sich Rechte für irgendwelche Spiele kaufen, dann ist die Eintracht aber ganz vorne dabei. Weil niemand, ganz ehrlich, jetzt mal wirklich, wie viele Season-Pässe wird Hoffenheim verkaufen? 700. Die Eintracht verkauft wahrscheinlich 150.000. Und wenn du das irgendwann, wenn das irgendwann der Verteilerschlüssel ist bei den Fernsehgeldern, ja, ehrlich gesagt, sofort, das würde ich jetzt hier live unterschreiben. Ja, das glaube ich auch. Ich gehe ganz fest davon aus, und man darf das nicht unterschätzen. Weil viele können nicht ins Stadion. Wir haben eigentlich eine sehr gute Auslastung, das wissen wir. Wir haben Dauercard, wir haben auch die Tatsache, dass wir sehr viele Mitglieder des Vereins haben. Und ich glaube, es gibt einfach wirklich einen krassen Stamm von Fans hier. Und auch gerade deswegen, um auch zu sagen, die sind auch Teil des Ganzen, dementsprechend unterstützen wir. Und diese Macht, die Eintracht dahingehend hat, daran glaube ich, und das brauche ich nicht glauben, sondern das ist sogar auch belegbar, das sehen wir immer, wenn es mittelmäßige Spieltage gibt und die Eintracht dann in der Einzeloption, dann sehen wir das, das ist ein deutlicher Ausschlag und das hat halt Hoffenheim nicht, das hat bei allem Respekt den Wolfsburgern gegenüber, ich reiche euch gleich das Taschentuch, Kohfeldt, Grüße, aber selbst die haben es nicht. Es ist leider so. Sie haben es. Ja, ist richtig. Sie haben es leider nicht. Es ist merkwürdig. Ganz im Ernst jetzt mal. Die Eintracht, wenn ich jetzt mal hier sage, Aufmerksamkeit ist die Währung, dann subventionieren Vereine wie Frankfurt, Köln und Dortmund subventionieren diese Vereine wie Leipzig, Wolfsburg und Hoffenheim. Weil wenn die untereinander wären, hätten die keinerlei Aufmerksamkeit. Leipzig. Ich glaube, Leipzig braucht die Eintracht komplett. Nein. Leipzig braucht die Eintracht mehr als die Eintracht Leipzig. Also, so wenig ich Leipzig mag, aber das ist eine gewagte These. Was die an Aufmerksamkeit in den letzten Jahren aufgeholt haben, das ist krass. Wo spiegelt die sich denn wieder? Ja, guck dir doch einfach nur mal so Sachen wie Followerzahlen und so an. Da ist Leipzig ganz vorne mit dabei. Klar haben die keine Mitglieder in ihrem 30-Mitglieder-Konsortium, ne? Aber denen ihre Spiele sind auch ausverkauft, egal wer da hinkommt. Die sind sogar ausverkauft, wenn Augsburg kommt. Das kann da einfach nicht. Das stimmt halt nicht. Nee, das stimmt nicht. Leipzig gegen Augsburg spielt, sind 28.000 Leute. Es ist jetzt halt auch, ne, dass wir ausverkaufte Häuser hatten, das ist jetzt eh ein paar Jahre her. Von mir aus trennt Leipzig raus. Trotzdem, Hoffenheim, Wolfsburg. Ich bleib dabei. Für mich ist Leipzig dabei. Wenn die drei untereinander in der Liga spielen würden, dann würde sich das niemand anschauen. Wenn Köln, Dortmund und Frankfurt in der Liga spielen würden, dann würden sich das ganz, ganz, ganz viele Leute anschauen. Und das ist immer noch so. Das ist ja das Paradoxe. Uns wurde ja immer erzählt, Hoffenheim, ich habe keine Tradition, jetzt warte nochmal 20 Jahre. So habe ich jetzt gewartet 20 Jahre. Und was ist jetzt? Ach so, interessiert sich immer noch keiner für. Wolfsburg wollte dieselbe Geschichte erzählen. Aber wir sind doch Meister geworden, dann sind wir Pokalsieger geworden. Das wird schon. Nichts passiert. Leipzig wollte das auch erzählen, bla, bla, bla, bla. Die Spiele schauen trotzdem nicht unfassbar viele Leute. So. Das ist nicht passiert. Du kannst die Leute auch nicht zwingen, wie das in den Medien probiert wird, Leipzig zu mögen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht teilweise bei jungen Leuten, aber die haben da nochmal ganz andere Aufmerksamkeiten. Die ist auch schneller wieder weg als sonst irgendwas. Ich bleib dabei, wenn es nach dem Verursacherprinzip der Aufmerksamkeit in der Bundesliga gehen würde, würde die Eintracht einer der Top-Vereine sein, was Fernsehgelder betrifft, weil die Leute schauen, wenn Eintracht gegen Hoffenheim spielt, dann schauen die Leute das wegen der Eintracht und nicht wegen Hoffenheim. Mhm. Und trotzdem kassiert Hoffenheim genau das gleiche Geld. Und das ist unfair einfach, weil nochmal, die Eintracht braucht Hoffenheim nicht, um ein interessantes Spiel zu haben. Hoffenheim braucht aber Vereine wie die Eintracht, um ein interessantes Spiel zu haben. Die sind nur deswegen da, weil das interessant war. Deswegen sind die da hingekommen und haben gesagt, ach, ist ja geil hier, Alter, was geht denn hier ab? Sehr, sehr, sehr spannend. Die Eintracht hat nicht gesagt, boah, Hoffenheim, komm bitte her, mich schaut keiner mehr an. Das ist einfach so, das bleibt auch so und ich hoffe sehr, dass durch die Veränderung der Medienlandschaft, die stattfinden wird, Marvin hat es gesagt, wir werden das, das wird immer sich ändern und das wird immer mehr technologisiert und das wird immer mehr ins Internet abwandern und auch immer mehr zu Social Media und die Sehgewohnheiten werden anders und bla bla bla. Am Ende geht es um diese harte Währung Aufmerksamkeit und ich bleib dabei, da braucht die Eintracht sich nicht verstecken. Meiner Meinung nach, und das ist vielleicht wirklich ein bisschen gewagt, ich habe dazu auch keine Erhebungen, die ich öffentlich machen darf. Trotzdem, die Eintracht. Das geht die Eintracht, aber geil, du. Nein, die Eintracht ist in der Zielgruppe 14- bis 18-Jährige. Ist die Eintracht auf, von der Beliebtheitsskala auf Platz 3 hinter Dortmund und Bayern. Weil das halt diese Generation ist, die wahrscheinlich so die letzten Jahre mit in den Fußballern war, die Eintracht spannend, bla, bla, bla, bla. Die Eintracht macht, was das betrifft, unfassbar gute Arbeit. Und die Eintracht müsste sich, was sowas betrifft, niemals verstecken. Wenn die Bundesliga morgen sagen würde, wir verteilen das Fernsehgeld nach dem Verursacherprinzip und warum, wenn die Leute wegen XY einschalten, der kriegt den und den Anteil von dem Geld, dann würde die Eintracht wahrscheinlich das viert-, fünftmeiste Geld in der Bundesliga kriegen. Und mehr wollte ich, glaube ich, mit diesem unfassbar komplizierten Ausführung auch gar nicht sagen. Ich finde es spannend, bleibt dabei und ich habe mir eben mal kurz nachgeguckt, wie es in beim Rasenball so geil, dass wir das mittlerweile alles stillschweigend akzeptieren. Sorry, tut mir leid, aber das sind alles Idiotien, mit denen der Fußball jetzt gewachsen ist. Ne? Rasenballsport. Hat irgendjemand auf dieser Welt vor 10 Jahren mal Rasenball gesagt? Ich glaube nicht. Aber gut, hey, das ist kein Problem, aber alles akzeptiert stillschweigend. Ja, und Rasenballsport ist mittlerweile bei 2018, 19, das war ja so mit so die letzte Liga, die man mitzählen kann, bei einem Schnitt von 38.000. Die Eintracht hat übrigens 49.000 gehabt. Also nur mal als Beispiel bei einem größeren Stadion, ich glaube, es ist ein größeres Stadion. Leipzig müsste jetzt noch mal gucken, aber nee, hat 47.000 ist maximal. Also ein bisschen kleiner. Aber also die Auslastung nicht 100% und dann gibt es noch andere Vereine, Augsburg irgendwie bei 27.000 in der komplett aus 28.000. Also wir merken, das ist jetzt nur, wenn das Stadion voll ist, aber bezüglich Sky müsste man ja noch mal andere Daten erheben. Aber es ist ein viel diskutiertes Thema, finde ich auf jeden Fall. Trotzdem gut, dass wir das noch mal ein bisschen aufdröseln, weil ich glaube, Patricia, emotional geht's dir ja genauso. Ich glaube, du hättest ja auch eher keinen Bock, dir solche Spiele anzugucken. Ja, ich find's gut, dass ihr das jetzt so nochmal genauer ausdiskutiert habt. Ich kann halt zustimmen, das sind halt auch einige dieser Themen, die mich aktuell auch noch so im Zusammenhang mit Corona so ein bisschen da rausziehen. Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren habe ich mir tatsächlich mal einen kompletten Bundesligaspieltag reingezogen. Auch da gab es schon Partien, wo ich mir gedacht habe, oh nee, eigentlich gar keinen Bock drauf. Hast du dir trotzdem angeguckt? Und aktuell ist es für mich ehrlich gesagt undenkbar. Also ich schaffe das nicht, mir einen ganzen Bundesligaspieltag reinzuziehen mit jedem Kackspiel, was läuft. Ich bin froh, wenn ich die Eintracht geschaut habe und dann irgendwie meine Ruhe habe, weil ich das, ja, weiß nicht, momentan, ja, kommen halt immer wieder Dinge dazu, die mich so dermaßen nerven am Fußball, dass ich einfach froh bin, wenn ich mal nicht irgendwie drüber nachdenken muss oder es schauen muss und so weiter und so fort. Das hat gar nichts mit der Sportart an sich zu tun. Das hat aber mit allem drumherum zu tun und ja, weil man das jetzt auch ja schon Jahre mit sich hinschleppt. Also wie Marvin gesagt hat, man akzeptiert so vieles stillschweigend oder zumindest mittelstillschweigend. Man mosert ja doch immer rum, aber letztendlich, ne, große Revolution gab's nicht. Von daher, das schleppt man jetzt schon so Jahre mit sich rum. Und aktuell ist mir die Energie ausgegangen, mich da weiter drüber aufzuregen. Deswegen distanziere ich mich dann immer mehr davon und denke mir, okay, ich schaue die Eintracht, ich schaue vielleicht ab und zu mal in ein anderes Spiel rein oder mal in die Konferenz rein, wenn ich Lust habe. Ansonsten mache ich mir ein anderes schönes Wochenende. Ich gehe raus, spazieren, keine Ahnung. Ich schaue mir andere Sportarten an und das ist vollkommen okay, aktuell für mich in diesem, ja, Konzept. Und deswegen ist es halt auch schwierig, um nochmal auf die Preise zurückzukommen. Wie willst du das vermarkten? Also ich finde, die Bundesliga wird immer unattraktiver, auch für so neutrale Zuschauer. Ich sag mal, es gibt Spiele wie Dortmund-Schalke, hast du aktuell nicht mehr. Es musst du in die zweite Bundesliga gehen, die dann schon wieder woanders läuft. Du hast auch keinen, weiß nicht, HSV Bremen, wo man dann vielleicht sagt, okay, das sind so Spiele, die haben mich auch als neutralen Zuschauer mal angefixt und hab mir gedacht, ja, das ziehe ich mir rein, so. Und von daher finde ich das, glaube ich, auch schwierig zu sagen, hey, wir heben die Preise an, was wahrscheinlich das gute Recht ist eines Unternehmens und ich weiß, Rechte sind teuer und so weiter und so fort. ist aber schwer zu verkaufen. Also es ist schwer zu vermarkten, zu sagen, hey, ihr bekommt eigentlich nichts Neues. Es ist weiterhin diese Bundesliga, die eigentlich immer langweiliger, immer unattraktiver wird. Ihr seid langsam entnervt von, weiß nicht, 30% der Vereine mindestens, die da drin sind. Aber ihr zahlt jetzt einfach mal den doppelten Preis plus unsere anderen Sachen, die euch vielleicht gar nicht interessieren. Und ich glaube, da ist so der Punkt. Also ja, ich finde auch diesen Sprung halt einfach krass. Und deswegen ist es, finde ich, auch schwer für The Zone, das seiner Kundschaft so zu erklären. Weil es ging ja schon mal von 10 auf 15 Euro hoch. Ja. Da haben alle noch gesagt, hey, alles klar, für den Content, den ihr bringt, wie Alex schon gesagt hat, das ist gute Berichterstattung, da freuen wir uns drüber, das ist was anderes als Sky. Let's go, nehmt die 5 Euro, das ist vollkommen in Ordnung. Aber dann den Preis zu verdoppeln von 15 auf 30, da musst du irgendwie auch Argumente für haben. Und die hast du halt mit dem Zugpferd Bundesliga, das ja einige nehmen. Also es ist natürlich in Deutschland immer noch die Nummer 1 Sportart, Fußball. Und das ist das, was alle schauen wollen und sollen. Mit dem Produkt, das da aktuell am Start ist, finde ich es schwer, irgendwie das zu vermarkten, dass es halt jetzt eben einfach mal so doppelt so viel kostet. Ich glaube, wenn das wieder ein Sprung von 5 Euro gewesen wäre, würden wir nicht so krass drüber diskutieren. Finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Du würdest weniger diskutieren, da bin ich ganz sicher. Man muss auch sagen, dass ja auch The Zone, wenn wir jetzt mal ganz kurz bei The Zone auch wirklich bleiben, natürlich sehr viele Zusatzformate mittlerweile auch anbietet. Ne? Also wie beispielsweise das Decoded-Format. Da stelle ich mir auch manchmal die Frage, machst du die Decoded-Eintracht? Manchmal 5 Minuten ist der ganze Käse vorbei. Okay, Kostic ist da Stimme? Nein, okay, na gut, alles klar, weitermachen. Nein, Spaß, aber also, es kommt immer noch auf den Spieltag drauf an. Aber es ist natürlich so, du hast natürlich auch die beispielsweise das Darts eingekauft, ne? Die wuchtigen Männer, die jetzt aussehen wie wir hier aus dem Podcast, ja, könnten auch mal Darts werfen und das ist geil, das macht riesen Spaß. Ich bin großer Fan, ich gucke das auch nur noch darüber tatsächlich, ja. Wir haben es eben schon angesprochen, es gibt halt auch Wrestling, das macht mittlerweile bei der WWE relativ wenig Spaß, außer man ist masochistisch veranlagt, dann kann es wieder anders sein. UFC ist natürlich ein ganz, ganz großer Triebfaktor auch für mich dann dementsprechend. Ja, und du hast dann noch so sagen, kannst auch darüber dann Afrika Cup und so weiter gucken. Also da ist einfach viel da. Und im Endeffekt, du hast richtig gesagt, Patricia, am Ende ist es ja nur die Art und Weise, wie erhöht wird. Weil von 15 auf 30 ist halt schon, Alter, was wollt ihr mir jetzt verkaufen? Wenn du dann sagst, du machst diese kleinen Sprünge und siehst dabei beispielsweise noch diese aufwendigen Produktionen, letztens war ja diese Hertha-Produktion, ich habe sie noch nicht gesehen. Aber tatsächlich mal nicht gut. Ah, okay, interessant. Ich habe sie gesehen, von der war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil die fand ich sehr dünn. Okay. Also habe ich mich echt drauf gefreut, weil die auch so ein bisschen den Anklang so nach Ghetto und so hatte. Die hatten viele Interviews zusammengeschnitten, aber ja, also ist jetzt keine absolute Zeitverschwendung, aber ja, nach dem Teaser, also ich war mehr angeteasert, Ja, aber sind wir da nicht dann eigentlich schon auch so ein bisschen in dieser Problematik da drin? Du zahlst unwahrscheinlich viel Geld als Anbieter, der irgendwie Sport übertragen will, erstmal für die Lizenzen. Für ein Produkt, was vielleicht gar nicht so geil ist, wie der Preis, den du am Ende des Tages dafür bezahlst, wenn wir mal auf die Bundesliga gucken. Dann hast du andere Sportarten da drin, da musst du auch die Lizenzen tragen. Da sind aber die Leute, die du damit nur mit dieser Sportart erreichst, bedeutend weniger, als du vielleicht beim Fußball hast. Dann musst du noch Zusatzcontent produzieren, um die Leute auch zwischen den Spieltagen irgendwie auf deine Plattform zu kriegen, damit du vielleicht auch wieder Werbung da irgendwie vermarkten kannst oder sie es irgendwie erzählen, dass du auch wieder diese Abonnenten da reinkriegst. Ja gut, aber das ist nur mit denen ihr Businessmodell. Ja, natürlich, also, aber dann hast du auch zusätzlich... Sie sind ja nicht dafür da, deren Geschäft in Frage zu stellen. Ja, aber dann hast du jetzt auch zusätzlich noch dieses Thema Corona und hast auf einmal Geisterspiele und die Leute finden auf einmal Fußball im Fernsehen gucken gar nicht mehr so geil, weil sie halt eigentlich auch eher so klassisch vielleicht jetzt nicht Hardcore-Fan sind, sondern eher so, ja, ich lass mich da mal entertainen und du hast keine geilen Spiele und du hast keine Stimmung und dann kündigen die ihr Abo. So, und dann geht halt ein ganzer... Vielleicht wird ja auch umgekehrt ein Schuh draus. Also keine Ahnung, seit ich nicht mehr ins Stadion gehen kann, gucke ich eigentlich mehr Fußball. Verstehe ich, finde ich ganz spannend. Aber ich glaube, das Problem ist, das ist ein sehr guter Aspekt, Alex, aber ich glaube... Ja, du würdest mehr Fußball gucken, aber ehrlich gesagt, die Rahmenbedingungen aktuell, also gerade jetzt dieses Produkt, die letzten Wochen, Glaube ich, geben ultimativ wenig, weil du jetzt auch, du hast auch, also jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja alles Menschen und man kann viel für nachvollziehen, aber wenn ich dann einfach nach Großbritannien gucke und da sehe ich ein volles Stadion und da gibt's halt einfach Emotionen, da gibt's halt nochmal eine ganz andere Emotionalität und dann sehe ich so drei Juckelmänner, die irgendwie, sei es in Mainz oder in Augsburg auf irgendwelchen Tüten rumballern. Mülltopf. Also ernsthaft, ist das jetzt das, was ich denke, oh, das ist aber Hochklasse-Fußball, da kann mir Lothar Matthäus noch so viel erzählen, da kann mir der Erik Meyer mit seiner Taktikwand noch 5 Stunden erklären, was abseits ist oder was nicht ist. Ich hoffe nicht, dass er das erklärt. Ich schalte nämlich immer erst zum Spiel selbst ein. Aber das ist doch alles scheißegal, weil das Produkt an sich auch von den Rahmenbedingungen gerade so wenig gibt, dass ich nicht sagen kann, dafür würde ich mehr Geld bezahlen. Ich glaube, in der optimalen Welt vielleicht anders. Aber gerade jetzt würde ich eher nein sagen. Also ich gebe dir zu 100% recht mit allem, was du sagst, aber das Ding ist, ich bin da nicht abgefuckt genug von diesem Produkt, auch wenn ich mich jedes Wochenende, wenn ich mir die Spieltage so angucke und mich frage, so, keine Ahnung, welches Spiel interessiert mich hier, und ganz oft zu dem Schluss komme ja eigentlich keins, außer das, was gerade mit der Eintracht passiert, aber ich bin da nicht abgefuckt genug, um auch nur ein einziges Abo irgendwo zu kündigen. Ja, aber ich glaube, du kannst auch nicht uns, die seit bald 12 Jahren wöchentlich über die Eintracht reden, mit den einem Großteil der Abonnenten da draußen, die halt bisher dieses Produkt sich angeschafft haben, um halt am Wochenende Fußball zu gucken, vergleichen. Naja, aber den hier Preis bleibt ja. Sondern du kannst ja irgendwie so ein bisschen davon ausgehen, keine Ahnung, The Zone hat den Bundesliga-Kram jetzt seit was, keine Ahnung, 3 Jahren. So, alle, die ein übermäßiges Interesse an der Bundesliga haben, die haben das schon. So, die Leute, denen die 15 Euro bislang zu teuer waren, die kriegen sie mit ihren 30 Euro erst recht nicht. Ja, ich glaube aber ganz viele von denen. Und die, die neu dazukommen, die sich für die Bundesliga interessieren, ja, die kennen es vielleicht gar nicht anders, ne? Also ich glaube gar nicht, dass The Zone das so krass merkt. Die merken das gerade, dass über sie diskutiert wird. Ah, ich glaube schon, dass die das merken. Doch für viele dieser Sprung zu groß ist und das Produkt, für das sie ursprünglich mal dieses Abo abgeschlossen haben, ja, nicht lukrativ Sprung. Genug ist. Du hast ja keinen Sprung. Bestandskunden betrifft es ja nicht. Weißt du ja noch nicht. Ja, aktuell, Stand jetzt, betrifft es die Bestandskunden nicht. Ja. Aber nächste Saison. Ab August. So erstmal jetzt die Aussage, die im Raum steht. Ich glaube, du hast jetzt Corona reingebracht und ich glaube, Corona darf man da auch nicht außer Acht lassen. Die werden sich jetzt haben die sich wahrscheinlich alle dagegen versichert, aber guck mal nach Frankreich, was da passiert ist. Ja. Da haben die TV-Anstalten zur Liga gesagt, so Leute, Geisterspiele, das guckt sich kein Schwanz an, das zahlen wir euch einfach nicht. So, und dann hat die französische Liga halt das Geld nicht bekommen, weil die gesagt haben, das Produkt, was sie uns geliefert hat, mit dem, was ursprünglich gekauft war, gar nichts zu tun. Ist mir egal, wer was dafür kann, wir zahlen euch das Geld nicht. Dann haben die irgendwann am Ende, war die französische Liga froh, dass beIN Sports ist es, glaube ich, das umsonst ausgestrahlt hat, damit die zumindest noch Werbegeld haben. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir hier komplett ignoriert haben. Ich bin da bei Alex, ich kündige es dann auch nicht. Auch wenn ich dann die Geisterspiele nicht gucke, bin ich jetzt nicht da und denke, oh, die Geisterspiele, wie schnell gucke ich, kündige jetzt Sky. Nee, ich zahle das auch noch. Aber Sky und The Zone haben ja mittlerweile auch Modelle, die sich auch über Werbung finanzieren und das bricht denen, glaube ich, schon weg. Ich glaube, dass Sky und The Zone einfach auch diese Werbung, die sie um diese Spiele herum buchen lassen wollen, auch nicht mehr so gut loswerden, weil ich trotzdem glaube, dass der Großteil der Leute von diesen Geisterspielen so abgefuckt ist, dass er vielleicht das Abo nicht kündigt, aber nicht mehr jedes Spiel schaut oder nicht mehr so viele Spiele schaut. Und das hast du, wie gesagt, in Frankreich hast du das Extrembeispiel gehabt, dass die gesagt haben, nee, das guckt sich keiner an. Also wir haben jetzt hier ein Gerechtepaket gekauft, wir übertragen Geisterspiele, die Leute schauen es nicht, wir können euch das jetzt nicht bezahlen, weil davon haben wir gar nichts so. Also ich glaube, Corona ist dann nochmal ein Sonderfall, aber nichtsdestotrotz ist das, was Alex gesagt hat, das Businessmodell hinterfragen, glaube ich, was die selber machen müssen. Eigentlich müssten ja, klar. Die Anstalten müssten zur DFL gehen und sagen, so Leute. Euer Produkt ist keine 1,2 Milliarden für 3 Jahre wert. Geht weg. Nein, und das ist es nämlich auch nicht. Und das ist nämlich genau das, was der Zone gemacht hat die letzten Jahre. Die haben uns das quasi vorgestreckt. So, das war niemals refinanzierbar mit 10 Euro im Monat. Niemals. Alles nicht, was die gemacht haben. Die haben aber gesagt, okay, wir locken die Leute, so wie alle das machen. So, ich meine, wie hat Lieferando das gemacht? Wie haben die es gemacht? Kampfpreise, wie hat Uber das gemacht? Uber ist kam mit rein. Allen anderen so, ne? Also ja, Netflix klar. Kostet mich mittlerweile auch das Doppelte so, im ersten Monat. Die kommen mit einem günstigen Preis rein, ficken alle anderen und wenn die dann quasi da genug Markt gemacht haben, dann fangen die an zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns langsam mal überlegen, wie sich das hier rechnen könnte. Ja, aber warum das muss ich denn von allem das Opfer sein? Weil du es mitmachst. Ja, eben, du könntest ja auch das nicht machen. Was, ich glaube, der Sohn hat hier einen Fehler gemacht. Die haben diese Preiserhöhung A zu schnell gemacht und B haben die die nicht mit was Positivem verknüpft. Die haben nicht bekannt gegeben, gesagt, so, ab August kostet das jetzt hier 30 Euro, aber ihr kriegt dafür XYZ noch dazu. Ja, stell dir vor, die sagen, wir haben die Premier League zurück oder sowas. Ja. Keiner würde was damals sagen. Dann zahlt sie sogar 35, 40 Euro. Nein. Ist überhaupt kein Thema. Die hätten das damals, die haben doch die Champions League sich geholt. Ja. So, daher, also warum haben die es denn da nicht gemacht? Ja. Warum haben die denn nicht gesagt, so Leute, wir haben jetzt die Champions League, sorry, aber es kostet jetzt 30 Euro. Jetzt haben die Leute sich an die Champions League und an die Bundesliga gewöhnen lassen und allen anderen Kram, den die noch haben. Die Leute gucken das so völlig geil, oh geil, 15 Euro zahle ich hier noch für die Saison, krieg das und das und das, ist ja eigentlich richtig geil. Und haben völlig ignoriert, dass es wahrscheinlich nicht darstellbar ist und jetzt sollen die 30 Euro zahlen. Das ist psychologisch halt dumm. Ja, ich wollte gerade sagen, das siehst du ja nicht ein. Also du denkst dir halt, ich habe das bisher doch auch für diesen Preis bekommen. Und natürlich hinterfragst du dich als Kunde nicht, oh, ist das jetzt für das Unternehmen so machbar und war das überhaupt rentabel? Das macht ja nicht. Natürlich gebe euch freiwillig 10 oder mehr hier. Natürlich. Ich glaube, ihr habt euch da verrechnet, meine lieben Freunde. Ich zahle mal 25 Euro. Immer der Soli, immer 10 Euro Soli dazu. Das ist ein Soli, ja, klar, sie haben sich halt am Ende... Sendungstitel schon gefunden heute. Der Datsen, so wurde hervorragend. Sie haben sich halt am Ende ihr Geschäftsmodell selbst kaputt gemacht, weil sie halt eigentlich unterm Strich von vornherein zu günstig eingestiegen sind. Fand ich nicht, weil das ist trotzdem legitim und das funktioniert ja auch. Das haben wir ja gesagt, andere Firmen haben das auch erfolgreich gemacht. Die haben nur jetzt diese Preiserhöhung, die notwendig war, einfach nicht positiv genug verkauft und haben nicht gesagt, so Leute, wir haben jetzt hier Sky die komplette Champions League geklaut. Sorry, deswegen müssen wir aber 15 Euro mehr zahlen. Wir versprechen euch aber, dass wir die Qualität, die Alex angesprochen hat, beibehalten und alle Fußballfans wären zufrieden gewesen. Ich glaube, der Aufschrei wäre viel kleiner gewesen, wenn das im Zuge dieser wenn sie da erst Champions League Sache passiert wäre. Genau. Ja, nee, die hätten auch einen Zehner, direkt einen Zehner. So, damals, wir haben jetzt die Champions League, sorry, kostet jetzt aber 25. Punkt. Ja, klar, aber jetzt irgendwie mit einem halben Jahr später hingehen, sagen so, ja, ihr kriegt nicht mehr und müsst jetzt das Doppelte zahlen, das funktioniert halt nicht. Das macht halt keiner mit. Erst recht nicht, wenn du ihnen halt vorher für den Preis angeboten hast. Und was natürlich echt interessant ist, und ich glaube, Basti hat es ja auch gesagt, am Ende ist natürlich auch die Kommunikation wieder echt ein Drama gewesen. Ne? Weil, diese Grafik, Alter. Die Grafik, wo sich jeder drüber lustig gemacht hat. Ja. Ja. Also wo sich jeder andere Ding hat einfallen lassen, um irgendwie zu irgendwelchen Dingen zu verlinken. Bist du Eintracht-Podcast-Hörer? Ja. Dann bist du, nein. Bist du Thomas Doll? Ja. Dann hast du Pech. Solche Sachen, aber man muss auch sagen, das wussten sogar die Partner nicht. Also die von The Zone, die ganzen Partner, die sind ebenfalls überrumpelt gewesen. Ich glaube, die Social Media Abteilung war auch überrumpelt von The Zone. Also die haben mir am meisten leid getan, ehrlich gesagt. Das ist echt bitter. Ja. Weil die haben das ja nicht zu verantworten. Nee. Die haben das wahrscheinlich auch irgendwie morgens so mit dem üblichen Memo auf den Tisch. Übrigens, wir in einer halben Stunde geben wir bekannt, Preiserhöhung um 100%. Ja. Holt euch noch einen Kaffee. Den Leuten beibringt jetzt eure Sache. Wa? Ja. Ciao. Ja. Ja. Ach, keine Ahnung. Es ist sehr, sehr komplex. Aber Alex hat es schon gesagt. Für uns wird sich wahrscheinlich in dem Sinne nichts ändern, dass wir es halt trotzdem behalten. Ich behalte es auch. So, und jetzt, was soll ich jetzt machen? Kann ich du rauchst ja auch noch, ne? Ja, ja und? Das ist ja wieder was ganz anderes. Wegen meinem Vergleich mit hier. Den so, wenn die Zigarette mal 5 Mark kosten, da wäre schon. Ach so, ja. Ja. Ja, aber da hast du es richtig gesagt. Die haben das klug gemacht. Die haben mich nicht ein Jahr für den normalen Preis rauchen lassen, um mir den ein Jahr später zu verdoppeln. Stell mir vor, morgen kosten Päckchen Kippen 14 Euro plötzlich. Ja. Ist auch dumm. Na, hast du vergessen. Das macht der RMV ja auch nicht anders. Auch die Einzelfahrt kostet 2,70, ja, die kostet 2,75, nein, die kostet 2,80, 2,90 Euro, 3 Euro, dann bist du schon dabei. So ist ja in Ordnung. Stell dir vor, der RMV würde morgen sagen, ja, wir haben jetzt hier vor 2 Jahren 3 neue Straßenbahnen gebaut, deswegen zahlt ihr jetzt für Einzelfahrt 5 Euro. Da würde ich auch erstmal denken, wahrscheinlich nicht, wo ist mein Fahrrad, Alter? Ja. Das ist genauso wie mit dem Sprit, ne? 5 Mark der Liter, ja, weit davon sind wir nicht entfernt. Ja. Interessante Vergleiche, Ich wollte jetzt nichts mehr dazu sagen. Aber ja, aber das sind alles so, keine Ahnung, das ist halt, wenn du mich nach einer Schmerzgrenze fragst, da bin ich immer ganz schnell dazu, keine Ahnung, wenn es noch ein bisschen mehr kostet, ne, und wenn das jetzt noch mal, wenn die da nochmal, dann bin ich nicht mehr bereit, aber am Ende des Tages bin ich halt, ich bin wirklich das prädestinierte Opfer für all die ganze Scheiße. Ja, ich zahle 15 Euro für Netflix und schmeiß meine Nichten und Neffen nicht aus dem Abo raus und ich habe auch mein Spotify-Abo, also keine Ahnung, was ich, dieser ganze Kram, also das läppert sich ja nicht. Müsste man sich mal aufschreiben, ja, ich weiß schon. Ja, das Schlimme ist, ich will, ja, wenn du mal was hast, bietet's mir an, ich nehme das schon. Es ist halt echt so, ich will immer, dass ich alle Möglichkeit habe, alles zu gucken, was es gibt, auch wenn ich es am Ende nicht nutze, aber ich will die Zugänglichkeit haben zu allem. Und ich will wissen, wenn ich mich jetzt abends 20 Uhr auf die Couch setze, kann ich aus den Weiten des Entertainments mir irgendwas rauspicken, worauf ich Bock habe, ohne zu denken, ach scheiße, stimmt, da habe ich keinen Zugriff drauf. Ich will diesen Zugriff und dafür zahle ich, das ist halt dumm von mir und das wissen die Unternehmen auch, aber ich mache halt auch und das machen halt ganz viele andere auch. Wahrscheinlich habt ihr es gerade damit beantwortet. Die machen, weißt du, warum die es machen? Weil es wahrscheinlich trotzdem funktioniert. Ja. Da können wir so umlabern. Siehst du ja, ne? Also wie unterschiedlich wir eigentlich in unserem Medienkonsum sind und trotzdem haben sie uns alle an der Angel. Und es ist ja nicht so, dass diese Zugänglichkeit mir jetzt ermöglicht, jeden Abend zufrieden hier auf der Couch zu sitzen und mich berieseln zu lassen. Nee, als ich drei Programme hatte, war ich abgefuckt, dass nichts kam, was mich interessiert. Und jetzt habe ich all diese Zugänglichkeit. Ja. Ich weiß trotzdem nicht, was ich gucken soll. So entweder weil ich nichts finde oder weil mich nichts interessiert. Ja. Und am Ende guckst du dann trotzdem 2 Stunden irgendwelche Bundesliga-Highlights auf YouTube. Nee. Ja. Am Ende ist so, ich gucke erst mal eine Dreiviertelstunde, was ich überhaupt schaue. Und dann habe ich gar keine Zeit mehr, richtig was zu schauen. Ja. So sitze ich auf der Couch, da liegt mein Partner schon da und träumt die erste Runde. Da gucke ich noch, was ich gucken möchte. Ja. Und dann einigst du dich, dann gucken wir halt Mainz gegen Bielefeld. Ja, nicht schlimm. Nee. Jetzt, wo wir schon die 30 Euro gezahlt haben, also meine Güte. Jetzt nehmen wir das auch noch mit. Ja, aber es halt. Oder keine Ahnung, ich zahle 120 Euro für Entertainment-Scheiß und was mache ich gleich? Ich gucke die neueste Folge Dschungelcamp. So. Okay, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, ich fand es trotzdem spannend, mal diese Diskussion. Ich fand es auch spannend, dass doch auch einige geschrieben haben, dass sie jetzt diese Preiserhöhungen zum Anlass nehmen, um ihr Fußball-Entertainment-Abo zu reduzieren und Sachen zu kündigen und sich eher wieder drauf zu fokussieren, in Zukunft mehr ins Stadion zu gehen, was ich prinzipiell ja eine gute Entwicklung finde, wenn man wieder mehr ins Stadion solltest geht. Solltest du denen vielleicht mal schreiben, dass es nicht geht gerade, nicht, dass sie da dich vor der Tür stehen. Ich habe jetzt da Sorgen gekündigt, kann ich hier rein? Nee, das ist schwer gerade. Ach, sie haben keine Zone? Ja, dann kommen sie mal. Jetzt habe ich doch gerade gekündigt, was soll denn das jetzt hier? Das wäre auch noch so eine lustige Verknüpfung, oder? Dass du quasi nur Dauerkarten oder Eintrittskarten kaufen kannst, wenn du auch ein Datsun und Sky-Abo hast. Das wäre doch auch mal ein Modell. Bring die doch nicht auf Ideen, ey. Am Ende kommt das noch. Ja, ich gerade sagen. Ne? Wahrscheinlich kommt das noch. Ja. Also ich fand es auf jeden Fall mal eine spannende Diskussion. Eigentlich auch, René, nix Idee. Eigentlich musst du es so verknüpfen, dann sind wir wieder bei dem Finanzierungsmodell, was ich vorhin gesagt habe. Den Verein müsste erlaubt sein, dass die quasi, wenn du eine Dauerkarte verkaufst, wenn ich jetzt ein Elf-Freunde-Abo habe, kriege ich das Heft nach Hause geschickt, kann es aber auch digital lesen. Genau das Gleiche, wenn ich eine Dauerkarte habe, kann ich entweder ins Stadion gehen oder ich kann mir es im Fernsehen anschauen. Und dann kriegt die Eintracht quasi das Geld. Dann kostet die Dauerkarte halt mehr, weil da das Fernsehabo mit drin ist. Dann landet das Geld aber auch bei der Eintracht, wofür ich es auch ausgeben will. Weil das ist es ja. Das ist ja nochmal ein weiterer Schritt bei dem Verursacherprinzip. Ja. Weil wir hatten ja gerade hier intern im Chat die Diskussion, Alex und ich, wegen Leipzig gegen Augsburg spielt und bla bla. Am Ende könntest du so sogar messen, warum die Leute einschalten. Weil das wissen die ja nicht. Wenn jetzt Eintracht gegen Leipzig spielt, dann weiß Sky ja nicht, wer hier einschaltet. Dann wissen die ja nicht, okay, 400.000 Eintracht-Fans, 100.000 Leipzig-Fans, sondern da steht dann 700.000 Leute. So, das in der Statistik steht dann, Leipzig hat im Schnitt 500.000 Zuschauer. So, von diesen 500.000 Zuschauern sind wahrscheinlich 450.000 vom Gegnerverein. So, wenn du das so machst, Verursacherprinzip und sagen, ich kaufe mir den Eintracht-Dauerkartenpass, damit ich es sehen kann. Ich will die Spiele nur von der Eintracht sehen, weil ich die Eintracht sehen will. Und ich will nicht, dass von meinem Geld was bei Augsburg landet. So, dann kriegt die Eintracht ja noch mehr quasi die Aufmerksamkeit bezahlt, die sie selber verursacht. Das ist ja dann eigentlich nochmal eine Stufe weiter. Und ehrlich gesagt ist das vielleicht sogar ein Modell, was ich weiß nicht, warum die trauen sich es, glaube ich, nicht. Aber eigentlich verstehe ich nicht, warum Dortmund, Köln, Frankfurt und auch selbst früher Schalke, HSV und wie sie alle heißen und auch Bayern, warum die nicht sagen, so Leute, wir sind hier für die Party verantwortlich, dann wollen wir auch das Geld haben. Und warum soll ich mit Wolfsburg solidarisch sein, was Fernsehgeld betrifft, wenn die sich in anderen Sachen überhaupt nicht solidarisch zeigen? Und ich glaube auch, dass das das lukrativere Modell ist und wo auch die Leute bereit wären, zumindest wenn ich so mir die Rückmeldungen angucke, da waren da ganz viele dabei, die gesagt haben, okay, für ein Spiel der Eintracht zahle ich einen Zehner, aber wenn ich den ganzen Mist noch mit dabei habe, dann ist so bei 25 im Monat meine Schmerzgrenze erreicht. Ich glaube, dass du da tatsächlich mehr bereit bist, Geld zu bezahlen, weil du halt eben ja vielleicht dann auch in der Intention, dass es dem Verein zugutekommt. Das wäre für die Vereine, glaube ich, wirklich am Ende das lukrativere Modell. Zumindest für die Großen. Für die Kleinen wahrscheinlich wiederum nicht. Daran wird die Diskussion am Ende dann immer scheitern. Ja, ja. Es scheitert an vielem, aber auch ehrlich gesagt am Innovationswillen, muss man auch noch dazu sagen. Ich will jetzt keine neue Diskussion aufmachen, aber es ist ja jetzt nicht so, als würde die Bundesliga sich gerade mit irgendwelchen geilen neuen Innovationen jetzt hier rumprügeln müssen, sondern es läuft alles weiter, auch in der Pandemiephase, auch in der keine Zuschauerphase. Man hat zweimal Sachen irgendwie getestet, auch Sky hat irgendwie dreimal irgendwelche Fanschalten gemacht, dann war es auch wieder gegessen, ja. Und dann ist man wieder zum Üblichen gegangen. Also auch da wurde sich nicht wirklich viel bemüht. Und auch da muss man auch sagen, man könnte aus dem Produkt ja sogar zum großen Teil noch mehr rausholen. Oder wenn ich sage, gut, wir haben tolle Vereine in der zweiten Liga, dann schichte ich das Samstagsprodukt halt so um, dass, naja, Wolfsburg gegen Augsburg halt um 13 Uhr ist, will halt eh keiner. Aber wenn ich dann einen Kracher wie Bremen gegen Hannover oder Hamburg oder so habe, dann packe ich den halt doch eher nach Abend hin. Ne? Das könnte dann auch wieder interessant werden. Man bekommt das fast gar keiner mit, ob das jetzt erste oder zweite Liga ist. Aber gut, anderes Thema. Aber ich glaube, wir haben es erschöpfend diskutiert und wir sehen, so richtig kommen wir nicht zusammen, aber trotzdem, das können wir schon alle sagen, wir sind auf jeden Fall, das können wir sagen, alles ziemliche Opfer. Ja, das können wir, glaube ich, unterm Strich so stehen lassen. Dann lass uns doch mal noch ein bisschen nach vorne gucken, auf das nächste Kracherspiel, die Eintracht gegen Stuttgart. Und das wäre unter normalen Bedingungen wirklich ein Spiel, was man sich problemlos angucken kann. Samstag ist eines der letzten wenigen Bundesligaspiele, die Bundesliga hat. Die Bundesliga verdient hat, ja. Nee, also ich meine, wirklich, also die Bundesliga hat nicht mehr viele Bundesligaspiele, das muss man sich klar machen. Das ist eins davon. Ja, ist richtig, wenn man sich anguckt, was sonst, also dran ist, Freitag, Hertha gegen Bochum, ja. Geht. Geht noch. Mainz gegen Hoffenheim, parallel zu Stuttgart gegen Frankfurt. Ach so. Da sind wir schon mittendrin. Sonntag, auch total begeistert, 17:30 Wolfsburg gegen Greuther Fürth. Freunde der Sonne, es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Ja. So geil, ey. Also ich könnte euch ansonsten Wolfsburg gegen Greuther Fürth. Ja, Sonntag, 17:30 Einzelspiel. Das ist wie wenn ich irgendeine Messe aus irgendeiner Kirche live übertragen will. Das interessiert niemanden. Läuft aber morgens um 9. So freie Baptisten. Das ist hier, kennt ihr noch damals, wenn man früher betrunken nach Hause gekommen ist, konnte man das Fernsehen anmachen, dann sind so Straßenbahnen rumgefahren. Die schönsten Straßen, die schönsten Eisenbahnstrecken Deutschlands. Genau, so das ist das. Ich fand die aus Italien immer schön. Post aus Italien. Das ist einfach wirklich, du könntest entweder eine Kamera in die Straßenbahnlinie 12 machen, die hin und her fahren lassen, 90 Minuten, oder Wolfsburg gegen Fürth ausstrahlen. Ich wage zu behaupten, wenn du ein bisschen Werbung machst für die Straßenbahn, safe hat's mehr Zuschauer. Ja. Also wir können ja dann auch den Vergleich machen. Spannend wird dann auch die Woche drauf, Sonntagabend, 17:30 Hoffenheim gegen Bielefeld. Ähnliche Qualität, würde ich jetzt behaupten. Und die reden über Auslandsvermarktung. Also die sollen sich erstmal wieder über die Inlandsvermarktung irgendwann Gedanken machen. Ja. Hier, ich weiß, Liverpool und so ist ganz geil, aber wisst ihr, was wir hier zu bieten haben? Hoffenheim gegen Bielefeld. Ja. Ja. Die Woche, die Milliarden. Ja, die Woche drauf auch wieder Sonntagabend, diesmal 19:30 Uhr, Hertha gegen Leipzig. Also dieser Spot scheint es denen so ein bisschen angetan zu haben, glaube ich. Ja. Also wird spannend. Aber wir wollten ja jetzt eigentlich reden über eine der letzten verbleibenden wirklichen Bundesliga-Partien, nämlich den VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt am Samstag 15:30 Uhr, und wir spielen ohne Daichi Kamada und Stuttgart steht aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz mit gerade mal 18 Punkten. Ich glaube, denen steht sprichwörtlich so ein bisschen das Wasser zum Hals. Damit hast du auch schon alles über das Spiel gesagt. Bislang fehlt bei uns nur Kamada, ja. Zumindest haben sie bislang noch nichts anderes vermeldet. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Aber Basti hat gerade eben eingeleitet, dass wir schon quasi das Spiel beschrieben haben, in dem ich gesagt habe, Stuttgart steht auf dem vorletzten Platz mit gerade mal 18 Punkten. Das ist für dich das Indiz, dass das eher wieder so Richtung Aufbaugegner geht? Oder was willst du damit? Das ist mir zu offensichtlich, dass da die Eintracht nichts holt, weil das einfach jetzt ein Verein wie Stuttgart ist, der jetzt 2 Wochen sich klar machen konnte, dass bei denen wirklich Druck auf dem Kessel ist und die diesen Druck auf den Platz übertragen werden. Und wir gegen Bielefeld und Augsburg gesehen haben, wie wir damit umgehen können, wenn Mannschaften eklig sind. Und Stuttgart, wenn die eklig sind, weil die den Abstiegskampfmodus annehmen, haben sogar noch mal bessere Qualität als Augsburg und Bielefeld. Ist unfassbar undankbares Spiel. Es ist ein Geisterspiel, es ist auswärts. Es ist dieses von Selbstzweifeln getriebene Situation, gerade mit der du in die Länderspielpause gegangen bist, weil du diese schlechten Spiele gegen Augsburg und Bielefeld hattest. Sehr, sehr undankbar. Ich hätte der Eintracht fast eher ein Spiel gewünscht, wo die Eintracht eben nicht unbedingt so Favorit ist, sondern wo die Eintracht halt mal sagen kann, okay, vielleicht haben wir hier wieder ein bisschen Platz, vielleicht ist da ein Gegner, der eigentlich unter Druck steht, aber hier ist genau das Gegenteil der Fall. So, eigentlich ist die Eintracht der Verein, der gewinnen muss. Und das macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ja, glaube ich auch, dass das echt gefährlich werden kann. Dazu muss man noch sagen, dass, ich meine, das ist jetzt nicht hundertprozentig klasse, aber man muss schon sagen, dass die ja auch schon den einen oder anderen Spieler jetzt gekauft haben. Also, wenn sie jetzt verpflichtet haben, ist Thiago Thomas beispielsweise. Immerhin haben sie einen Mittelstürmer geholt von Sporting. Das ist etwas, was anderen Vereinen vielleicht irgendwie nicht fehlt, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen. Andererseits ist es auch so, dass sie natürlich, also eigentlich nur ein Backup mit Marco Oliver Kempf an die Hertha verkauft haben, ist aber trotzdem natürlich noch so, dass, sehen wir auch, der VfB gerade in echt keiner guten Verfassung ist. Kann uns helfen. Die haben natürlich, die ganzen Spieler sind wieder da. Also die Spieler, die wir auch ganz gerne sehen würden, aber die haben alle noch nicht die Form gefunden. Vielleicht haben wir das Glück, dass sie jetzt noch nicht die Form gefunden haben und wir da noch was holen können. Aber für mich ist das auch so eine ganz enge Partie, bei der ich noch nicht weiß, in welche Richtung das geht, weil irgendwie ist es schon krass, dass Stuttgart überhaupt als 17. da unten steht, weil ich die so auf gar keinen Fall eingeschätzt hätte. Aber es ist natürlich auch so, dass, natürlich ist es eng, aber wenn die wieder zu Kräften kommen, dann sieht es wieder plötzlich ganz anders aus. Ich hoffe, dass sie nicht gegen die Eintracht zu Kräften kommen. Ich kann das alles gerade so schlecht einschätzen. Hm. Wir sehen es die anderen. Patricia, Alex. Ja, ich sehe es ganz. Sag du erst. Ich sehe es ganz ähnlich, weil die Eintracht echt eine Wundertüte ist, ne? Also eigentlich lief alles so halbwegs gut, dann kommen so ein paar Gagelvereine daher und auf einmal läuft nicht mehr so viel zusammen und wir haben wieder diesen Saisonanfang, wo wir, oder die Halbserie Anfang, wo wir Punkte liegen lassen, wo wir eigentlich gesagt haben, oh geil, wenn wir in der Rückrunde dann die Punkte holen, die wir in der Hinrunde haben liegen lassen, jetzt lassen wir sie wieder liegen. Das macht mir auch Angst. Aber was mich ein bisschen aufbaut, ist, dass in Anführungszeichen nur Kamada fehlt. Hauge wieder zurückkommt, Lindström wieder da ist, vielleicht auch Hinteregger 2 Wochen Zeit hat, um ein bisschen runterzufahren, zu sich zu kommen, gut zu trainieren. Ja, also von daher könnte auch nochmal ein anderes Gesicht jetzt nach dieser Pause wieder an das Tageslicht kommen. Ich würde es mir wünschen. Aber ich glaube, ich habe heute wirklich so ein bisschen leicht verträumten Blick drauf. Nee, tut doch auch mal gut. Also, was mich an der ganzen Geschichte stört, ist halt, was Alex jetzt schon gesagt hat, man lässt halt wieder die Punkte liegen, wie in der Hinserie. Und nur deswegen ist man überhaupt in dieser Situation, dieses Spiel jetzt so krass auseinanderzunehmen, weil du eben selbst weißt, die Eintracht braucht auch die Punkte. Und da müsste jetzt mal ein Sieg her. Und jetzt stehst du vor so einem Spiel und denkst dir, ah nee, aber das ist auch wieder so ein Gegner, der braucht die Punkte und so weiter und so fort. Und du zerpflückst das bis ins Detail und machst dir halt Sorgen, dass man eben dort wieder irgendwie Punkte liegen lässt, die man eigentlich selbst braucht. Und hätte man diese ganzen Spiele vorher positiver gestaltet, dann wäre das, glaube ich, gerade gar nicht so ein großes Thema. Und das ist das Ärgerliche, dass wir jetzt überhaupt wieder hier sitzen. Und ja, klar, man kann das jetzt nicht rückgängig machen, aber das sind halt so Punkte, die unnötig sind. Ja. Und jetzt sind wir halt in der Situation. Und ich hoffe einfach, dass man jetzt die Wochen ganz gut genutzt hat, hier diese freie Woche mal, und dass auch die Spieler jetzt, bis auf Kamada, dass alle da sind, dass alle fit sind, das ist auch gut. Und dann mal schauen, letztendlich, Stuttgart steht halt nicht umsonst auf Platz 17, aber das sagen wir, haben wir auch über Augsburg gesagt, haben wir über Bielefeld gesagt. Korrekt. Aber trotzdem, immer wieder, Frankfurt hat die Qualität und muss sie eigentlich, in Anführungszeichen, nur abrufen. Und letztendlich ist es zuletzt dran gescheitert, dass man das ein oder andere Tor einfach nicht reingemacht hat. Und sobald das sitzt, irgendwann muss das ja wieder platzen. Irgendwann muss auch mal wieder der Ball drin sein. Und ja, dann geht das Spiel auch anders aus. Und dann reden wir wahrscheinlich über die Partie in der übernächsten Woche vielleicht wieder ein bisschen anders. Keine Ahnung, aber ich hoffe einfach, dass das ja sich positiv gestaltet, weil wir wissen ja alle, mit dem Kader, der ja bis auf Kamada fit ist, sollte es machbar sein. Muss es eigentlich machbar sein. Die Sache ist, es muss tatsächlich so sein, weil was willst du in dieser Saison noch erreichen? Das hört sich ja blöd an, du bist eigentlich ja gut dabei und hast ja gute Chancen, sogar mit 3 Punkten schon wieder weiter oben anzugreifen, aber dagegen kannst du dir, also da kannst du dir nicht noch so Ausreißer wie gegen Bielefeld erlauben. Bielefeld war tatsächlich schon, hat mich schon ein bisschen getriggert im Ergebnis, gar nicht in der Spielweise. Ich glaube, da habe ich schon viele positive Sachen gesehen und auch ja, hier in den Podcast ja auch klargestellt. Aber es ist halt schon so, du musst jetzt einfach wieder in diese Spur finden. Die hinten eine Rückrunde war bislang nicht gut. Du musst jetzt endlich wieder punkten. Und da ist es natürlich gerade gegen den VfB, ist ja nicht einer unserer Lieblingsgegner, eine schwierige Sache. Aber du musst jetzt sehen, vielleicht Kamada ist jetzt zwangsläufig draußen, könnte Heuge spielen. Könnte sein, kann ich mir vorstellen, spielen vielleicht mal mit 2 Spitzen und Paciencia sogar drin, kann ich mir nicht vorstellen. Das sind so die Optionen, die es halt gibt, oder Lammers oder so, vielleicht auch mal ein Rustic, mal keine Ahnung, vielleicht ein Rode mal ein bisschen weiter nach vorne und dafür ein Jakic weit mal wieder rein, ich weiß nicht, es gibt verschiedene Optionen, aber Fakt ist auch, wir müssen dieses Spiel tatsächlich gewinnen, sonst fährt uns so ein bisschen der Zug davon und dann wird's schneller eine dröge Saison, die, wo wir keine Angst nach unten haben brauchen, aber wo wir irgendwie die letzte Spannung dann auch vermissen lassen. Und das will ich eigentlich nicht. Wie würdet ihr denn diese Kamada-Lücke schließen, wenn wir jetzt mal so in Richtung Aufstellung gucken? Was wäre da so eure präferierte Vorangehensweise? Patricia, du bist doch hier Fachfrau für Aufstellungsfragen. ich, ehrlich gesagt, bin ich nicht der große Fan, da jetzt eine große Systemänderung reinzuballern, weil das eigentlich von den Abläufen her funktioniert. Ich würde da wirklich eher irgendwie einen Spieler reinsetzen, der diese Position bekleiden kann. Und ich glaube, ich würde sogar einen Hauge nehmen, einfach weil er das, denke ich, kann. Kann mir auch vorstellen, dass er mit Lindström harmoniert. Die verstehen sich ja, denke ich mal, abseits des Platzes auch einigermaßen gut. Von daher wäre das wahrscheinlich meine Option, einfach weil ich erstens nicht überzeugt bin, wenn du jetzt auf Doppelspitze umstellst, wen stellst du rein? Lammers, tust du wahrscheinlich wieder keinen Gefallen damit. Nee, dir und ihm Paciencia nicht. Von Anfang an, klar, kann man probieren. Weiß nicht, hat mich aber bisher nie überzeugt, da bin ich bei Basti, das ist halt so ein perfekter Joker eigentlich. Und ich würde mir auch ungern die Chance nehmen, hinten raus nochmal einen Stürmer zu bringen irgendwie. Von daher, ja, glaube ich, kurz gesagt, ich würde einfach 1:1 einen Zehner aufstellen und dann halt Hauge reinstellen. Gegenmeinung? Ne, ist so das Offensichtlichste, ne? Ich würde vielleicht auch Hauge und Lindström sogar noch miteinander tauschen. Aber, dass Lindström ist, mehr in der Mitte bleibt und Hauge ja, dann eher ja, so ein bisschen ja, nach rechts ja, zieht. Mhm. Ja. Genau, aber das ist, also das ist so ein bisschen so Captain Obvious, ne? Also kann man gut machen, ist auch gut für Hauge wieder reinzukommen. Man hat ja auch fit? Sich jetzt ist wohl wieder fit. Okay. Ist halt die Frage, wie fit, ne? Also das kann ich nicht beurteilen. Die Frage, also ich bin halt überrascht, dass ihr den so selbstverständlich in die Startelf gestellt habt. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der noch nicht fit genug ist, aber wenn der fit ist, würde ich es auch so machen. Ansonsten frustriert mich ehrlich gesagt genau dieses Gedankenspiel, was wir gerade machen, weil das eigentlich genau das zeigt. Keine Ahnung, wen wir jetzt aufstellen, ehrlich gesagt. Weiß nicht. Und ich habe gar keinen Bock, hier irgendwann Diskussionen zu führen, was passiert, wenn Boré ausfällt, ehrlich gesagt. Mal nicht den Teufel an. Nee, aber es ist doch so. Diese drei da vorne müssen funktionieren. Wenn da einer draußen ist, dann stehst du schon da und denkst, jo, schauen wir mal, so, wie sich das zeigen wird. Weil ich sehe die vielen Optionen nicht. Ich sehe eigentlich keine. Ich bin sogar fast so weit zu sagen, ganz im Ernst, jetzt hat er die Winterpause gehabt, jetzt hat er nochmal zwei Wochen gehabt. Ganz im Ernst, lass Lammers spielen. Ja. Der kann, das, ich weigere mich trotz, ich Lindström auf die 10, Boré und Lammers vorne, ich weigere mich zu glauben. Vielleicht auch einfach aus Hoffnung und Naivität, dass der alles verlernt hat. Das ist trotzdem, glaube ich, noch ein Stürmer, der den Abschluss bringen kann und der trotzdem auch vielleicht eine Flanke von Kostic verwerten könnte. Ich muss sagen, mein Gefühl, mein Bauchgefühl ist Boré, Lammers und Lindström dahinter. Ja, der Leon schreibt gerade noch eine wichtige Ergänzung im Chat, die hatte ich nicht auf der Liste, weil er, weil ich nur auf die Spieler geschaut habe, die auch per Definition schon nicht verfügbar sind. Boré ist aktuell noch im Nationalmannschaftseinsatz, der spielt heute Abend mit Kolumbien gegen Argentinien. Ja, stimmt, er war ja einer von denen, die eben doch Länderspielpause haben. Genau, Barkov, Rustic und Boré haben Länderspiele in der Länderspielpause. Wer weiß, wann Boré da ist, und wir müssen halt auch bedenken, der spielt jetzt seit quasi vorletzter Saison durch. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Entschuldige, das ist schon ein richtiger Downer gerade, danke. Yes. Danke, Leon. Ja, was machen? Ich spiele mit Patienten und Ache vorne. Also, das klingt jetzt so nach 2000. Nee, kommt der denn zurück? Jetzt mal, also realistisch gesehen. Keine Ahnung. Also heute Abend das Spiel. Jetzt schon bald, oder? Wenn der also morgen oder wenn so? Der morgen in den Flieger steigt, ist er morgen spätestens Donnerstag da, eine Stunde schlafen und dann ab zum Training. Ich muss mal dumm fragen, ist es heute Abend irgendwie, also ist, dann ist er aber fertig oder was? Oder kommt dann noch ein Spiel? Nee, ich glaube, das ist das Letzte, was die haben. Aber wahrscheinlich ist am Donnerstag noch eins, Alex. Ich guck mal nach. Ihr könnt ja weiterhin ein bisschen über die Frage sinnieren, ob ihr ein Lammers aufstellen wollt oder nicht. Und also ich glaube, man tut ihm halt auch keinen Gefallen damit, ne? Also. Jo. Also die ganze kann ich hier keine Rücksicht mehr nehmen. Was ist denn? Wir haben jetzt keinen anderen. Das ist so lustig. Eigentlich schon so ein bisschen. Er ist ja immer noch Profifußballer. Ich wollte gerade sagen, du. Ja, ich weiß, du würdest gerne dein Geld mit Profifußball verdienen, aber ich tue dir keinen Gefallen, wenn ich dich das ausüben lasse. Stell dir mal vor, hier, du, es ist nicht böse gemeint, aber ist ja schon auch die Stimmung um ihn rum so ein bisschen aufgekocht. Niemand was gewonnen, wenn du jetzt spielst, also. Ja, aber ganz ehrlich, die spielen ja vor quasi kaum Zuschauern, ne? Ja, das ist halt auch ein großer Vorteil. So Spieler würden ja viel mehr fertig gemacht, in jeglicher Hinsicht, ja, wenn ich da die ganzen Internet-Jungos, die dann irgendwie in geistiger Umnachtung bei den Instagram-Accounts da rumhängen und die denen böse Sachen schreiben, die würden ja das auch im Stadion machen. Das heißt also, im Endeffekt kann man ja froh sein, dass die relativ wenig Hitze gerade abbekommen. Und ich würde auch Lammers zumindest mal wieder probieren, weil wir haben ja auch nicht die Wahnsinnsalternativen. Und ich habe jetzt auch gerade nachgeguckt, Argentinien ist das letzte Spiel für Kolumbien jetzt erstmal, bevor es im März dann wieder weitergeht. Genau, also in 4-5 Wochen, wenn die nächste Länderspielpause ist, dann muss er erst wieder mit Kolumbien ran. Ja, genau. Also das heißt, vielleicht wird Boré fit oder vielleicht passt, kommt er rechtzeitig, wenn nicht, dann halt nicht. Aber dann müssen wir ja trotzdem sagen, wir brauchen ja Alternativen. Ich würde ehrlich gesagt schon Lammers, was willst du machen? Kannst du jetzt denn die ganze Zeit rausstellen? Kannst halt jetzt auf. Aber warum ist denn Ache für euch so tot? Weil wir Fußball spielen und keinen Zehnkampf machen, Alter. Fußball spielen tut Lammers auch nicht. Ja, Alex, ich habe keine Argumente. Soll ich dir jetzt sagen, hey, du Lammers, ein geiler Typ, hast du es nicht gesehen? Kann ich nicht. Trotzdem, das ist mein Bauchgefühl. Bei Ache muss ich sagen, Alex, ist meiner Meinung nach maximal ein Zweitligaspieler. Ja, habe ich auch kein Argument dagegen. Aha. Aber Alex, einigen wir uns doch drauf, Doppelspitze, Lamas, Ache und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. So ein interner Wettbewerb eigentlich. Ich will kein Öl ins Feuer gießen, aber was ist denn mit Paciencia doch als Startelf-Option? Könnt ihr das da bitte auch noch ausdiskutieren, also, einfach nur also fürs Entertainment? Machen wir einfach drei Stürmer, Ache, Lamas, Paciencia. Zehner brauchen wir. Dass der Lindström auch nochmal eine Pause hat, oder was? Genau. Ja. Ja. Links, stellt links. Euch mal vor, das sind unsere Stürmer und wir sitzen jetzt hier so und haben eigentlich drei fitte Stürmer, aber tun so, als könnten wir halt wirklich absolut niemanden aufstellen. Das ist auch schon ein bisschen bitter. Links Chandler, rechts Sakos. Ganz ehrlich, ich will es nicht übertreiben, aber Boré verletzt sich jetzt gegen Argentinien, weil die hart spielen, Kamada ist sowieso verletzt und Lindström kriegt Corona. So, der hat es schon. Der kann es nicht nochmal kriegen. Ja, ja, 80 ja. Delta-Kron-Varianten, Alter. Am Ende ist das, worüber wir uns eben lustig gemacht haben, unser Sturm. Das ist leider richtig. Ist unser Sturm? Und dann funktioniert's. Ache, Lamas, Paciencia. Das ist unsere neue Büffelherde. Hier, was soll sich Feuer so trotzdem an? So, zack. Ja, ja, um ich das auch. Jetzt mein mal so ein bisschen. 30 Euro The Zone-Abo. Ja, um das jetzt mal so ein bisschen hier irgendwie aus dieser Diskussion rauszukommen, sage ich mal. Keine Ahnung, wer hatte sich Marvin schon geäußert? Also ich hatte ja die Hauge-Option, Alex auch, Basti hat Lamas reingeworfen. Marvin hat aber auch gesagt Lamas, oder? Warst du nicht auch auf der Seite? Falls ja, muss René das jetzt wohl entscheiden, mit welcher Option wir gehen. Ja, was machst du denn? Wie steht's jetzt? Also du bist auch Team Lammers. Marvin, weil ich habe gerade irgendwie so das Gefühl, dass er sich da so ein bisschen rumdrückt. Naja, ist eine gute Frage. Also, ich bin eigentlich Team gar nichts. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich Team lass mich in Ruhe. Wir nehmen Jakic für Kamada rein. Nein, ich sag dir immer eins. Weißt du was? Mir reicht's auch. Ich habe auch jetzt genug. Weil diese Optionen, die sind alle ehrlich gesagt nicht so, dass sie glücksbringend sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich machen, wenn ich jetzt einfach machen könnte, dann würde ich tatsächlich sagen, wir machen jetzt mal ganz anders. Wir nehmen den Sebastian Rode, packen wir mal auf die 8, also so 8, vielleicht sogar 10er Position, mal ein bisschen weiter vorne. Wir nehmen Jakic wirklich ins defensive Mittelfeld. Und dann haben wir, da haben wir mit Lindström und Rode jemanden, die mal offensiv auch so ein bisschen ackern. Dann habe ich auf der rechten Seite Knauf, ja, und links Barkok, das gefällt mir doch ganz gut. Und im Zweifel sage ich trotzdem, dass der Boré, auch wenn er nicht schläft, spielen muss. Ansonsten, ey, ohne Scheiß, ich bleib auch mal bei einem Paciencia, muss ich trotzdem auch mal sagen. Hast du gerade Barkok für Kostic aufgestellt? Nicht Barkok. ja, genau, richtig, ja. Genau, Kostic. Ja. Ehrlich gesagt, wäre das aber auch noch eine seriöse Variante, dass Kostic diese Position vom Bayern-Spiel einnimmt. Dass quasi der Sturm Boré, Lindström, Kostic ist und du dahinter das halt anders aufstellst. Klingt sogar ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, muss man mal sagen. Von den Optionen, die wir aktuell hatten. Also ich war jetzt nicht der Fan von einer Systemumstellung, aber... Jetzt würdest du ja nicht umstellen. Also du müsstest im Endeffekt dann sagen, okay, Chandler geht auf links, Knauf geht auf rechts, so Jakic und dann halt... Ja gut, aber da kommt das ja dann auch Heuge, wenn aber er Aber der Lenz ist doch auch wieder fit, ne? So. Da siehst du, Alex, haben wir es doch. Der Lenz ist da. Lenz und Durm. Durm in den Sturm. Ich merke schon, die passen sich aber jetzt auch wirklich so in so ja, selbst. Das ist eher so das Faction-Derby, ne? Die schlechteste Aufstellung ever. Nein. Doch, so klingt es ein bisschen. Ich feuere die trotzdem an. Also wie gesagt, doch auch nicht. Denk mal drüber nach. Für mich auf jeden Fall, ne, rechts auf jeden Fall will ich Knauf mal sehen. Ich hoffe, dass da ein bisschen was passiert, was ein bisschen Dynamik. So, dann lass uns doch mal, ich bring jetzt hier mal Struktur rein, sorry Marvin, dann fangen wir mal hinten an. Dann haben wir hier eine ganze Aufstellung, nicht so einzeln Dings. So, Trapp im Tor, alles gut, ja? Yes. Ja. So, Abwehr. Ich würde weiterhin mit Ndika auch wieder Hinteregger gehen, der wird sich jetzt auch berabbelt haben und Tuta. So. Gehe ich zum Beispiel mit. Mhm. Ja. Jemand andere Meinung, dann soll Einwände. Er sich melden. Keine. Gut. Ja, links. Hat keiner Bock, dann sonst noch mehr Diskussion. Links. So, links Kostic. Links Kostic, dann defensives Mittelfeld. So, und ich würde Jakic. Ich bin für Jakic. Ja. Ja, ich will auch mal wieder Jakic. Ich hatte immer diesen Rode Jakic-Struggle, aber ich will dieses So-Jakic-Ding wieder. Ich habe das Gefühl, das fehlt ein bisschen. Yes. Okay, sehr gut. Dann nehmen wir also alle Jakic. Kostic, So, Jakic und rechts Knauf. Ja. Einwände? Nein. Zum ersten, zum zweiten. Verkauft. Dritten verknauft. So. Boré Lindström auch gesetzt, richtig? Ja. Ja. So. Abstimmung. Wer nimmt die letzte offene Position ein? Marvin, du fängst an. Für mich nimmt sie tatsächlich, ich probiere es einfach mal mit einem Sebastian Rode auf der zurückgezogenen 8. Ja, 10er-8er Position, ja. Okay, eine Stimme für Rode. René. Hauge. Hauge. Patricia. Auch Hauge. 2 für Hauge. Alex. 3 für Hauge. 3 für Hauge ist ein schöner Sendung. Also wir gehen jetzt davon aus, dass Boré keinen Schlaf braucht und Hauge fit ist, ne? Also ja. Korrekt. So, genau. Ja. Muss jetzt halt. Ja. Gut, für die Statistik sage ich hier nochmal Lammers. Das ist ein Minderheitenvotum. Ja, nee, ich muss der Vollständigkeit halber, damit das hier alles notariell beglaubigt wird. Also Hauge ist, haben wir die Aufstellung fertig. Genau. Da wir aber vorher keinen Wahlleiter gewählt haben, ist die Abstimmung ungültig. Dann ist es so, dann soll die Eintracht doch spielen, wie sie will. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Es gibt ja diverse Optionen. Ich glaube, wir haben das auch irgendwie einigermaßen chaotisch versucht aufzudröseln, was denn möglich ist und warum wir dafür oder dagegen sind. Was eigentlich letztendlich bin ich froh, dass ich nicht Oliver Glasner bin, ganz ehrlich. Ehrlich gesagt hätte ich dieselbe Vorstellung gerade, Patrick. Stell dir vor, Oliver Glasner und sein Trainerteam machen die Aufstellung genauso. Und dann sagt einer, hier, lass du mal den spielen, dann lachen die sich durch und sagen, ja. Wer weiß. Ja, kann sein. Aber wer die weiß. Wissen wenigstens, bevor sie diskutieren, welche Spieler da sind. Hoffentlich. Da muss nicht jemand im Chat schreiben, hier, der fehlt noch, weißt du? Der ist noch unterwegs, kennst du den noch? Naja, da ist er ja mit Sicherheit. Die Frage ist, ob er noch ein Nickerchen machen muss. Ich finde es aber eine gute Aufstellung. Ja. Können wir uns, das ist gerade nicht mehr so. Können wir uns schon mal merken. So einen Unterton bei dir raus. Für in fünf, können wir uns merken, für in 5 Wochen nach der nächsten Länderspielpause brauchen wir das auch nochmal. Ich finde, wir haben ein paar ganz gute Alternativen geboten. Liebe Leute, schreibt ihr uns mal, welche ihr seht. Ich weiß, ich habe eine Outsider-Meinung mit Rode, aber ich finde, das war teilweise doch einigermaßen ansprechend, immer mal wieder. Vielleicht können wir was probieren, wir schauen einfach mal und dann schauen wir mal, wie die Eintracht dann dementsprechend sich auch darstellt. Genau. Und damit wir dann auch so ein bisschen Ergebnis haben, an dem wir uns orientieren können, könnt ihr schon mal tippen und der Herr Marvin steht hier als erstes in der Liste. Ja, gut, scheiß Stuttgart. Schön Stuttgart, super, alles toll. Habt ihr eigentlich normalerweise ja beneidet. Ich finde ja die eigentlich ganz gut, warum das gerade nicht läuft. Nun ja, anderes Thema. Aber scheiße insofern immer, weil das echt schwierige Spiele sind gegen den VfB. Schon so viele Kackspiele gesehen. Aber ich sag mal, weil ich ein Zweckoptimist bin, 3-1 für die Eintracht. Mhm. Sehr viel Optimismus da. Patricia. Ich sag 2-1 für die Eintracht, wie bei Kicktipp, wenn ich nicht weiter weiß. Okay. Basti. 1-1. Ein Highlight-Spiel. Alex. Ja, eigentlich wollte ich Marvins Ergebnis nehmen, ne? 3-1 war mir so im Kopf. Und dann dachte ich, wenn der es hat, dann nimmst du 2-1. So, jetzt kommt die Patricia. Ja. Ich bleib bei dem 3-1. Ich schließe mich einfach dem Marvin an. Okay. Ich sag 2-2. Und dann können wir nächste Woche mal gucken, wer recht hatte und welche Aufstellung es dann am Ende des Tages geworden sein könnte. Gut, Frage in die Runde. Habt ihr Empfehlungen noch für unsere Hörerinnen und Hörer? Das klingt nach einer großen Lehrmeldung. Dann würde ich sagen, dann haben wir es auch mit all den Themen, die wir für heute auf der Liste hatten, vollumfänglich behandelt. und entlassen euch in diese wunderbare Restwoche und in ein hoffentlich für die Eintracht erfolgreiches Fußballwochenende. Wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder und werden vorausschauen auf weitere spannende Spiele und hoffentlich dann auch die ersten drei Punkte in der Rückrunde besprechen können. Bis dahin, macht's gut. Rummenigge. Oh, ich bin fein. Danke, danke. Da habe ich es versaut. Da habe ich es. Das passt zur Sendung, tatsächlich. So, jetzt nochmal Outro, komm.